unbezahlbar. Peter. Hi. Hallo, grüß dich. Hallo. Na? Ist dir was an mir aufgefallen? Du hast eine neue Mütze? Nee, die habe ich schon länger, aber ich habe gesehen, hier bei dir um die Ecke hat ein neuer Shop aufgemacht, die Wimpernakademie, und ich war noch kurz rein. Deswegen war ich fast zu spät, aber ich war zu früh dran. Ja, ja. Okay, ja, ich guck war noch bei dem, das ist nämlich die Stuttgarter offizielle Wimpernakademie, und da bin ich natürlich mal kurz reingegangen. Ah, okay, ich gucke den Leuten ja nie in die Augen. Ja, in die Augen. Aber das sieht gut aus, gell? Ja, sieht fantastisch aus. Ich habe mir sie blond färben lassen. Wunderschön. Einfach mal blonde Wimpern. Steht dir richtig. Ja, danke. Ja. Danke. Ich werde Laut der Botox-Frau hinterm Tresen ist das der neue Trend. Blonde Wimpern. Blonde Wimpern. Blonde Wimpern. Ich muss mal ganz kurz meinen Stuhl justieren. Entschuldigung für das Gerumpel. Das war auch der letzte Krach, den wir heute machen. Wir sind heute total ruhig. Ruhig und aufgeräumt. Und haben zwei Mikrofone. Wir haben zwei Mikrofone. Mittlerweile müssten wir eigentlich schon fast zu professionell klingen. So wie diese früher diese Radiosprecher. Ja, genau. Ja. Wir trinken nämlich auch Fußball-Edition Sammlerbüchsen von Bitburger. Ich habe die 1 von 4, das Wunder von Bernd. Ich habe 2014 der vierte Stern. Sehr schön. Geil. Ja. Wunderbar. Jetzt fehlen uns nur noch die anderen zwei Titel. 90 und 74. So viel Wissen kann mal glänzen. Ja. Und Hamburg ist heute abgestiegen. Eigentlich ein Tag zum Feiern. Ja, haben wir. Ich glaube, wir haben letztes Jahr auch am 34. Spieltag eine Folge aufgenommen. Und da haben wir uns mal drüber geredet, dass endlich ist diese, also vor allen Dingen ja eigentlich nur, weil diese Stadionuhr, ich wollte sie halt einfach mal ausgehen sehen. Ist die dann ausgegangen? Ich hab's nicht. Da musste ich los zu dir, weil ich ja noch den Wimpern-Termin hatte. Ah, also, ja. Ah, scheiße. Ich habe mir noch kurz das Ergebnis angeschaut und dann bin ich froh gelaunt rausgegangen. Ja, ich bin da ja eher neutral. Gegenüber Hamburg. Ja. Ja, ich eigentlich auch nur, ich hasse die Uhr mehr als den Verein. Ja. Ja. Also ich finde halt, sobald man so eine Uhr aufhängt, da muss man auch mit den Konsequenzen leben. Okay. Dass sie halt irgendwann mal ausgeht. Also ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn Wolfsburg abgestiegen wäre, weil Wolfsburg ist... Ja, die können ja noch absteigen. Ja, ja, können sie ja. Und das ist ja auch im Prinzip eigentlich die gute Sache an der ganzen Sache, weil Hamburg hat ja immer die Relegation gewonnen und bei Wolfsburg wird nochmal spannend. Ja. Dann kommt Holstein-Kiel. Holstein-Kiel. Und Kiel hat keine, also ihr Stadion ist nicht für die Bundesliga zugelassen. Ach geil. Das heißt, die brauchen in Norddeutschland dann ein Bundesliga-Stadion und vielleicht nehmen sie ja das von Hamburg. Ah, da könntest du in Hamburg spielen, ja. Und dann wäre ja das Stadion immer noch nicht abgestiegen. Stimmt, dann können sie die Uhr ja weiterlaufen. Ja, genau. Das ist super. aber das heißt auch nicht mehr Volksparkstadion, oder? Mittlerweile heißen die doch alle. Ja, HSH Nordbank oder okay, was weiß ich. Irgendwas. Ja, lass uns nicht über Fußball plaudern. Nee, weil aber wir sind ja der Sport-Podcast. Ach ja, stimmt. Ja. Nee, das war auch schon. Ich wollte nur meine Freude ausdrücken. Ich habe eine gute Geschichte mitgebracht. Oh, bitte. Ich war ja in Bingen, in Bingen. Bingen. Und dachte, ich könnte nichts erzählen, weil ein schnöder Familienausflug. Ja, was kann schon Großes passieren in Bingen? In Bingen. Da kann einiges passieren. Erstmal, wo ist Bingen? Bingen ist am Rhein in der Nähe von Mainz. Ah, okay. Rheinland-Pfalz. Gegenüber ist Rüdesheim, das ist schon Hessen. Okay. Ja. Und wir waren da im, ich nenne extra den Namen, im NH-Hotel. Nice Hand. Nice Hand. Oder auch Nazi-Hochburg. Damit spoiler ich zwar schon ein bisschen, aber wir waren da von Donnerstag bis jetzt heute Vormittag. Ah ja. Und wir wollten noch gemütlich frühstücken, weil Familienausflug, bevor man sich wieder in alle Welten zerstreut. Morgens um 8. Ja, da wollten wir noch nicht frühstücken. Wir wollten halt gemütlich um 9 frühstücken. Ach so, ja. Und gestern waren wir noch spazieren und kamen um 4 zum Hotel zurück. Und da standen überall Polizeiabsperrungen um dieses Hotel rum. Okay. Und, ich kann mir denken, in welche Richtung das geht. Meine Mutter dann sofort zur Rezeption und meinte so, was ist denn hier los? Irgendein Konzert oder so. Und dann meinten die so, nee, eine politische Partei hat hier morgen ihren Landesparteitag. Ah. Und dann... haben wir natürlich nicht lange rätseln müssen, welche politische Partei ihren Landesparteitag da hatte. Und in dem Hotel, in dem ihr auch gewohnt habt? Nee, natürlich nicht. Die haben in dem Hotel geschlafen, ja. Und dieses Kongresszentrum gehört aber offiziell nicht zum Hotel, wird nur über das Hotel vermietet. Ach so. Weil die Frau an der Rezeption dann zugegeben hat, woraufhin wir dann tatsächlich diskutiert haben, ob wir uns denn mit den ganzen AfD-Nasen zum Frühstück setzen wollen. Wo wir uns natürlich dann dagegen entschieden haben und auch gedacht haben, okay, wenn wir jetzt da erst um 10 rausgehen, fangen die da mit ihrem Landesparteitag an und eine schnelle Online-Recherche hat auch ergeben, dass natürlich Gegendemos stattfinden. Und das heißt also, wir wären auf einmal die Nasen gewesen, die aus dem AfD-Hotel da rauskommen. Und ja, dann sind wir halt um 8 Uhr aus dem Hotel verschwunden. Ja. Waren gestern Abend aber noch im Hotel, in der Hotelbar, haben dann noch ein Bier getrunken. Und wer kommt da rein? Dieser Junge, der sieht aus wie hier Henning Krautmacher von den Höhnern. Mhm. Das ist der Landeschef der AfD Rheinland-Pfalz. Okay. Und wir stehen gerade auf und er will sich an unserem Platz setzen. Und ich bin ein bisschen stolz auf meine Mutter, denn mein, Lebensgefährte hat ihn natürlich als Baden-Württemberger nicht erkannt. Mhm, ich habe ihn aber erkannt und meine Mutter reagiert mit, oh nee, der. Und ich schaue ihm ins Gesicht und sage, ist halt ekelhaft. Und war schockiert, wie ruhig und gelassen die AfD-Typen schon sind, weil ja, den hat er halt einfach gar nicht gejuckt. Der wird wahrscheinlich immer so angefeindet. Hat er Hallo gesagt, euch zugenickt oder freundlich gelächelt? Nee, gar nichts, gar nichts. War gar einfach, einfach, als hätte mal gegen eine Säule geredet. Ich war aber ganz froh, dass ich ihn noch beleidigt hatte. Und mein Lebensgefährte hat dann mit seinem Lippenstift noch in beide Fahrstühle an den Spiegel Fuck AfD geschrieben. FC Kaiserslautern AfD. Nee, extra mit U, damit mit sie U. auch verstehen. Okay, ja. Sehr gut. Genau. Und wir haben uns dann zweimal an der Rezeption beschwert. Die erste Rezeptionistin, der war sichtlich unangenehm, weil sie die auch nicht im Haus haben wollte. Dann kam aber sofort die Geschäftsführerin von hinten. Ja, das Problem ist uns bekannt, aber in einem freien Land und im Rechtsstaat hat auch jeder das Recht, sich zu versammeln. Und dann habe ich, also wir haben alle gesagt, halt so, das mag ja auch stimmen und das finde ich auch noch vielleicht halbwegs okay, muss jedes Hotel selbst entscheiden. Nur wenn ich mich da einbuche, dann will ich die Information haben, dass gerade die Truppe kommt. Also mal abgesehen davon, dass hasserfüllter menschlicher Abschaum ist, auch überhaupt, also selbst wenn du nichts gegen die AfD hättest, bist du ja trotzdem eingesperrt. Da waren heute Morgen um 8 Uhr schon 50 Polizisten in diesem scheiß Hotel. Ja, ja. Und die letzte Nacht war halt auch so, du wusstest halt einfach, ey, da hier im ganzen Haus pennen irgendwelche AfD-Penner. Oh Gott. Also so richtig ätzend. Waren auch Promis da, also Bundes-AfD-Leute? Wir haben keine gesehen. Ich habe auch nicht weiter recherchiert. Beatrice von Storch hätte ich mal sexuell hart belästigt in der Hotelbar. Weißt du, den FDP-Move mal andersrum machen einfach. Oder die Weidel mal umdrehen. Das ist ja nach AfD-Chancen ganz gut, die sind ja krank im Endeffekt. Also ja. Die Weidel ist ja krank, die braucht ja nur mal einen richtigen Kerl. So denken ja 95% der AfD, deswegen. Da hätte ich der AfD wahrscheinlich sogar noch einen Gefallen getan. Nee, also nur dieser Junge, weil der schon schlimm genug ist, Landesvorsitzender ist ja schon schlimm genug. Der sieht auch wirklich einfach, wenn du den in echt siehst, merkst du halt einfach, das ist ein böser Mensch, das ist einfach ein Arschloch. Aber ja, im Prinzip hat mich dazu veranlasst, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine schlechte Hotelbewertung habe. Yeah. Vor allem durftest du es ja auch. Also du hast ja auch gewohnt. Ja, genau. Und ich habe auch tatsächlich eher so eine rührselige Geschichte geschrieben. Gar nicht so, dass die wieder denken, ah, links, rot, grün, versifft, so Hauptsache AfD hetzen, sondern einfach so unser Familienausflug wurde von der AfD gestört. Und diesem Hotel scheint halt einfach scheinbar komplett egal zu sein. Ich empfehle allen Gästen erstmal die Buchung von dieser Kongresshalle zu schauen, bevor man da bucht. Also NH Hotel Bingen, absolutes No-Go. Ja, okay. Genau. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade so ein Wochenende erwischt, wo die scheiß AfD-Partei. Nur in dem Moment, wo dann halt eine politische Partei, weißt du, auch so eine politische Partei, wenn sich die CDU da getroffen hätte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, ja, das ist CDU-Landesparteitag irgendwie. Ja. Und dann wären halt ein paar Demonstranten da gewesen, aber ich hatte ja schon vor 3 Monaten da gebucht, da muss man doch eine Infomail schreiben, dass die Leute sich wenigstens entscheiden können. Naja, deswegen waren wir aber heute früh in Stuttgart. Immerhin. Wärst du erst später. Sonst wäre er später gekommen. Sonst hätten wir halt noch gemütlich gefrühstückt und so. Und so sind wir um 8 losgefahren, waren um 10:30 schon in Stuttgart. Ist ja auch ganz schön. Also die AfD schuldet dir ein gemütliches Familienfrühstück. Die AfD schuldet mir, jetzt ist es auch persönlich. Ja, vorher waren sie halt persönlich. Arschlöcher. Ja, genau. Aber jetzt haben sie dir ja wirklich was getan. Ja, genau. Seit heute habe ich 2 persönliche Feinde auf der Liste. Das NH-Hotel Bingen und die NH-Hotelgruppe. Da habe ich mich heute noch angerufen und habe gesagt, ich möchte mich gerne über eines ihrer Hotels beschweren. Da haben die gesagt, das ist am Telefon nicht möglich. Da ich aber schon eine schriftliche Bewertung bei HRS geschrieben habe, war ich dann zu faul, auch noch eine Beschwerdemail an die Gruppe zu schreiben, was denen wahrscheinlich auch komplett scheißegal ist. Ja, vielleicht kommt dann irgend so ein Gutschein zurück oder so ein Scheiß. Aber ähnlich wie Maritim hier in Stuttgart und auch der Kölner Maritim, die haben ja auch gerne mal die AfD aufgenommen, jetzt auch NH Hotel Bingen. NH Hotels sind auch böse. Wofür steht ja, NH, außer für Nazi-Hochburg? Nazi-Hochburg wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, was das wirklich bedeutet. Wahrscheinlich war unser Fehler, weil NH schon immer Nazi-Hochburg war. Mhm. Der Goebbels hat ja auch gerne mal am Bingen, am Rhein geschlafen mit Rheinblick und hat ja, vom Deutschen Reich. In dem nee. Hotel. Naja, ja, das war die spannende Geschichte aus Bingen. Und ich dachte, ja, von Bingen kannst du nichts erzählen. Oh, wir waren ja, so wirklich oh, schön mit dem Boot über den Rhein gefahren, waren noch da wandern und so, ein klassischer Familienausflug. Man ahnt ja gar nicht, wie schnell man in die Fänge der AfD gerät. Ja. Und ja, war keine gute Atmosphäre seit gestern Abend dann auch in diesem Hotel, weil auch andere Leute, was mich natürlich auch ein bisschen froh gemacht hat, wir waren ja die Einzigen, die sich aufgeregt haben. Und die Rezeptionsfrau war auch schon so, oh Gott. Und ja, im Prinzip unangenehm. Unangenehm, ja. Oh, also eklig. Wirklich, auch tatsächlich, ich dachte ja nie, dass ich so in die Fänge der AfD gerate. Und ich fühle mich noch immer ein bisschen dreckig. Wir haben ja schon so ein paar Sachen gemacht. Ich habe immerhin den Landesvorsitzenden persönlich beleidigt. Du riechst auch ein bisschen. Ich rieche ein bisschen. Ich war extra baden, um diesen AfD-Duft. Ja, ja, gut, dass wir hier in der Wanne sitzen. Ich war vor dem Bad baden, damit du halt auch nichts von diesem AfD-Dunst abbekommst. Vielen Dank. Aber ich denke nochmal, ich habe zu wenig gemacht. Also Hotel, schlechte Bewertung. Rabatz an der Rezeption gemacht und den Landesgruppenchef oder wie die sich, wahrscheinlich heißen die Gauleiter, Gauleiter Rheinland, den Gauleiter Rheinland, Gauführer Rheinland beleidigt. Aber ich dachte, eigentlich hätte man noch mehr machen können. Irgendwie. Ja, ach, ja. Irgendwann wird es dann halt zu, also Brandsätze oder so, das ist dann halt so. Nee, Brandsätze krass. Und vielleicht einfach mal so eine Torte am Buffet geschnappt und ihm ein Gesicht oder so, aber dann hast du vielleicht eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals und das lohnt sich dafür auch nicht, glaube ich. Nee. Und persönliche Beleidigung wäre ja eigentlich auch schon anzeigepflichtig. Was hast du eben gesagt? Ist sehr ekelhaft. Ah, okay. Oder also nee, meine Mutter, oh nee, der und ich dann so, ist sehr ekelhaft. Okay. Also war Tech-Team mit meiner Mutter. Yes! Nicht schlecht. Ja, ey, das schweißt doch die Familie zusammen. Schweißt die Familie. Hass gegen die AfD schweißt die Familie zusammen. Zum Glück war keiner da. Ich stell dir vor, es wäre anders gelaufen. Deine Mutter hätte wie so ein Teenager-Mädchen angefangen zu kreischen und ein Selfie mit ihm gewollt. Oh, der Junge! Von da oh, nee, Mama, du nicht auch noch. Nein. Ich dachte doch, du wärst okay. Naja. Aber jetzt weißt du es sicher, dass deine Mutter... Ja, wusste ich auch schon vorher. Wir haben schon mal über Politik geredet, aber... Ja, das naja. Aber ja, ich dachte halt, ich kann nichts erzählen im Podcast von Bingen. Bingen. Und jetzt kann ich super viel aus Bingen erzählen. Bingen. Ja. Bingen, schöne Stadt, kann man so sagen. Ja. Aber NH-Hotel, auch wenn es direkt an nahe fließt in den Rhein, schönes Hotel. Obwohl von der Zimmerausstattung her auch so 80er Jahre. Also so wie die, man stellt sich vor, die AfD riecht so, wie die Zimmer aussahen, so ein bisschen. So ein bisschen das alte Deutschland, wo man versucht hat, modern zu sein, aber überhaupt nicht geschafft hat. Und auch so schon leicht vergilbte Teppiche. So. Ja, das so, ja. Überall noch ein bisschen. Leicht muffiger Flur, wo Rauch du denkst halt, in der Luft. Wo du denkst halt, der Gauland ist gerade so durch den Flur gegangen. Und du denkst halt so, oh, sind das alte Füße oder war das der Gauland? Vielleicht war er auch da, vielleicht hat er auch den Duft schon donnerstags in dieses Hotel getragen und hat auf seinem Zimmer gelegen. Und irgendwie, wahrscheinlich guckt Gauland sehr viele Schwulenpornos und isst Chips. Ich stell mir den Gauland so vor. Aber er hat die Hundekrawatte noch an. Weißt du, wischt sich damit immer den Mund ab. Gut. Der guckt Schwulenpornos. Ich glaube, Gauland guckt ab und zu mal Schwulenpornos. Ja. Aber auch einfach nur zu gucken, was die Weidel so treibt, weil er nicht versteht, dass sie halt lesbisch ist. Gut. Ja, jetzt haben wir die AfD. Jetzt sind wir mit voll schlecht gelaunt. Ja, das ja, gar nicht. Also erst die gute Laune HSV-Abstieg, dann waren wir zu sportlich. Jetzt waren wir sehr politisch. Und haben noch gar keine, also wir haben H-Wort schon wieder gesagt, aber ich habe Goebbels schon mal erwähnt. Ja, immerhin. Das ist schon mal gut. Ja. Vielleicht schaffen wir es nochmal ohne H-Wort. Genau. Wort. Ohne H-Wort, ja. Harald. Huldigen. Huldigen. Haben. NH, Nazi-Hotel Bingen, ja. Beim Online-Poker schreibt man immer NH für Nice Hand. Stimmt, ja. Vielleicht heißt das auch Nice Hand Hotel. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich glaube wirklich Nazi-Hochburg. Und die wussten natürlich nicht, das habe ich natürlich nicht erwähnt, das hätte ich mal als Erpressungspotenzial auch. Wir haben so einen Podcast. Die heiß blackmailen. Leute, ich nehme heute Abend noch eine Schaumball auf. Und ich werde 15 Mal sagen, dass NH Hotel Bingen ist ein Nazi-Schuppen. Wir haben bestimmt eine kleine Klage von dem Hotel am Arsch. Nee, aber ich glaube, Nazi-Schuppen darf man sagen, wenn man das subjektive Gefühl hat. Ja. Die AfD darf man, nennen ja auch viele Ja, man darf Nazis. ja auch Weidel eine Nazi-Schlampe nennen. Stimmt. Nee, das darf man nicht, oder? Doch, darf man. Also wenn es satirisch ist. Ja, heute ist ja satirisch, weil Absolut, ja. wie soll die denn eine sein, wenn die lesbisch ist? Genau. Ja, wahrscheinlich ist sie Genau. selbst Satire, ja. Ja. Ich glaube ja auch tatsächlich, Alles dass ein Hoax. Beatrice von Storch noch immer Luca Modric ist, mit ein Oder bisschen das ist längeren Haaren. dieser Sacha Baron Cohen, dieser Ah, stimmt, Borat-Schauspieler. der hat lange nichts mehr gemacht. Meinst du, er Ja. hat Deutsch gelernt und hat sich in die AfD Ja, eingeschlichen? ich bin eine lesbische Nazi-Tante. Ja, Ganz oder die geil, die eine von syrische Frau hat Storch. und in der Schweiz lebt Stimmt. und Steuern hinterzieht. Stimmt, eigentlich ist die AfD ja auch Satire. Aber ja, ist auch AfD-Bashing will man ja auch eigentlich gar nicht mehr machen. Also ich glaube, ich hätte die AfD das ganze Podcast ja nicht mehr angesprochen, weil wir uns ja auch so auf die CSU eingeschossen hatten. Ja, jetzt wurdest du Und persönlich jetzt ist es belästigt. persönlich. Jetzt ist es Ja. persönlich, Ah, ja. da fällt mir ein, bei diesem Landesparteitag der AfD in Stuttgart. Nee, was war es, die Wahlfeier? Ich weiß es gar nicht. Das ist im Maritim. Ja, das war die Wahlfeier nach der Ja. Landtagswahl. Da wurde ich auch gestört, mein Sonntagsspaziergang. Ich Oh. musste einen Umweg laufen. Ich konnte da nicht. Ich wusste davon nichts, Ja. bis das da ist. Und dann bin ich da vorbeigelaufen und konnte nicht durch. Weil Frechheit. überall verdammte Demonstranten waren. Ja. Und wer hat sie angezogen? Die Die AfD. AfD. Genau. Und Die. dann konnte ich, musste ich außen rumlaufen. Oh Gott. Ja, also viel erlebt in Bingen. Oder Bingen. ja. Noch was Gutes passiert in Bingen auch? Ja, nee, war ein Also schöner, sonst schöner Spaziergang Familienausflug. gut. Ja, Spaziergang gut, zwei Spaziergänge, Zwei sogar. Brötchen fahren, Seilbahn Gibt es da fahren. auch Ja, Weinberge und wir so ein waren Kram? sogar tatsächlich noch an einem Kontrastprogramm historische Stätten gucken. Ich habe mir sogar noch eine Gedenkmünze am Automaten gezogen. Wir waren am Niederwalddenkmal. Der wurde 1877 bis 1883 erbaut. Und zwar hier vom Wilhelm, glaube ich. Ah, okay. Dem ersten aber. Als die deutschen Kleinstaaten sich nach dem Deutsch-Französischen Krieg mal alle verbrüdert hatten. Ah, okay, da ist die Ja. Freiheitsstatue drauf. Genau. Also sieht auch sehr, sehr beeindruckend, aber ist natürlich wieder so ein typisch deutsches Kriegsdenkmal. Deutsche Nationaldenkmäler. Ja, Sehr gut. also, ja, also. Deutsche und National, das sind immer gute Sachen. Genau. Das ist auch mein zweites deutsches Nationaldenkmal, weil ich schon mal besucht habe. Das andere war in Leipzig natürlich. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Ich auch nicht. Egal. Ich war noch nie in Leipzig. Doch, Ja. ich war mal in Leipzig. Egal. Touren. Turn und Ich Taxis. bin schon fast so wie dieser blasse Typ von diesem anderen Podcast. Ich habe sehr viele historische Plätze im letzten Jahr besucht. Ich war ja auch in Nürnberg auf Ah dem ja, stimmt. Ich Reichsparteitagsgelände. glaube, das hatten wir Wahnsinn, auch ja. Ich besprochen im. werde deutsche Naturdenkmäler, nee, Naturdenkmäler, Reichsdenkmäler und Nazi-Denkmal. Turi, das wird jetzt mein neues Ding. Ja, ist Ja. doch super. Elendstourist. Elendstourist, So ja. heißt es, glaube ich, bei Fight Club. Naja. Naja. Aber ja, so viel zu. Aber schön da oben auf dem Berg. Also mal abgesehen von dem Denkmal. Und auch ein toller Kiosk. Günstiges Wasser. Ja, gab es auch 3,50, Wasser? ja. Wie viel? 0,5er Fläche in 3,50 kannst du nichts Ah, oh, sagen. ja, Ja. da kannst du nichts Aus sagen. dem kleinen Plastikfläschchen mit Von 25 Cent. Coca-Cola, Nee, Vio. noch irgendwas Regionales Ja, in immerhin. Immerhin. diesen kleinen Plastikflaschen und die müssen das ja auch den Berg hochbringen. Da kannst du zwar mit dem Ja, Auto ja. hochfahren, aber der LKW muss ja den Berg hochfahren, der braucht ja viel mehr Was das Diesel. an Diesel Ja, kostet, wenn der da den Berg hochdieselt, dann ja. ne? Ich achte mal drauf, dass ich Coca-Cola-Wasser kaufe. Dieses Vio. Ja? Weil ich Coca-Cola geil finde. Okay, ja, ich kaufe nur Nestlé. Nestle-Wasser ist noch besser. Ja. Die tun ja auch viel für die Umwelt. Ja, Ja. die haben ja viel Kohle und deshalb können sie viel für die Genau, Umwelt ja. tun. Ja. Und das ist ja auch so, guck mal hier, vorher mussten die ganzen Leute in diesen Dritte Weltländern mussten aus dem Brunnen direkt trinken. Das heißt also, die mussten entweder einen Wasserhahn aufdrehen oder mit dem Eimer sogar in den Brunnen rein. Und jetzt können sie zum Kiosk gehen und ihr Wasser, was sie vorher hatten, einfach praktisch in Flaschen kaufen. Ja, perfekt. Ja. Ja, weil zum Kiosk muss man ja eh, Genau. wenn die Kippen alle sind oder man eine Ja. Packung Pringles braucht. Also. Und wie wurde in den 80ern schon gesungen, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wenn du Wasser umsonst kriegst, dann tust du ja auch nichts für die Gesellschaft. Und wenn du Stimmt, Wasser ja. kaufen kannst von so einem netten Konzern wie Nestlé, Das belebt die Wirtschaft. Das belebt die Wirtschaft, ja, und da macht sich nicht ein Konzern die Taschen voll. Das geht dem, kommt dem ganzen Staat wieder zugute. Ja, ja, die zahlen ja auch Steuern. Und zwar zu 100% in Luxemburg. Ja, in Luxemburg, ja. Und in Liechtenstein. Und so. Ja. Und die Staaten haben ja nichts von den Steuern. Weil sonst hätten sie ja nichts. Ja, die brauchen ja ihre Steuern, auch in Liechtenstein. Genau. Da wohnen ja auch, die brauchen ja auch Busse und Schulen. Stimmt, und ja. U-Bahn und, ja. Und Wasser aus Nestlé-Flaschen. Also die werden ja von den Steuern wieder bezahlt. Eigentlich, also man muss den Großkonzernen wirklich danken, die verteilen das Geld auf der Welt wirklich fair. Ja. Genau. Ja, und deswegen kaufe ich nur Nestlé, weil die unterstützen die Umwelt. Was ist denn eine Nestlé-Marke bei Wasser? Ach, ich trinke das ja immer, gell? Ja, ja. Ich ja nicht wissen. Also bei Coca-Cola ist Vio und dieses, gibt es das noch mit dem hat Kopf? Nestlé nicht diese ganzen, heißt er nicht sogar, es gab Nestlé-Wasser, aber es gibt auch, wahrscheinlich Volvic gehört den Volvic und Vittel oder so. Eins von denen wird denen schon gehören. Also, bin ich mir relativ sicher. Ich weiß oder nicht. Beide. Und natürlich auch ein praktisches Wasser ist, gerade in Deutschland, ganz wichtig, dass man sich Fidschi-Wasser kauft, weil tausende von Kilometern in kleinen Flaschen hierher transportiert wird, weil du weißt ja auch, nicht, was hier aus dem Hahn kommt. So ein Wasser, was ein paar tausend Kilometer in einer Plastikflasche transportiert wurde, ist da definitiv besser. Würde ich auch kaufen. Und die haben ja so schönes Grün drumherum. Ja, das sieht doch schön aus. Sehr, richtig schön bunt, ja. An meinem Wasserhahn ist keine schöne bunte Bordüre. Ist einfach nur verchromt, was auch geil aussieht. Stimmt, ja. Chrom ist geil. Ja, wenn die kalten 80er Jahre wieder Trend werden, dann trinkt man auch wieder mehr Leitungswasser. Kraneberger. Ich trinke ja nur Leitungswasser. Den ganzen Tag. Ich finde Leitungswasser trinken auch sehr gut. Ich trinke nur gerne mal ab und zu ein sprudeliges. Deswegen trinke ich tagsüber im Büro sehr viel Leitungswasser. Und abends dann so ein, zwei Fläschchen Sprudelwasser und noch ein Fläschchen Cola. Muss ich auch ehrlich sagen, ja. Ihr seht schon, bei uns ist richtig was los in unserem Leben. Ich fühle mich jetzt besser, dass ich einfach mal mich nochmal freiquatschen konnte von diesem Trauma heute Morgen. Aber ganz bisschen, fandest du auch geil, oder? Nee, das hat mich tatsächlich nur geärgert. Geil, ich habe was zu erzählen. Nee, ja, ich habe mich für unseren Podcast gefreut, aber insgesamt war es auch echt unangenehm und du weißt halt auch einfach super, jetzt schreibe ich die HRS-Bewertung, die bringt aber auch nichts. Und da, weißt du, diese Zombies an der Rezeption, diese geschulten Hotel-Leute, die dann so tun, ja, das ist Jung schon bewusst, aber die wissen ja auch, in Deutschland herrscht Versammlungsfreiheit und dann habe ich gesagt, die will ich ja auch geil mal absprechen. Wenn sie die Leute ins Haus holen, dann ist ja ihr Ding, aber ich möchte darüber informiert werden. Und dann so, ja, das ist ja aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht so einfach, aber wir hatten hier im Haus einen Aushang. Und dann so, wohin der denn? Ja, da hinten an dem Brett. Siehst du natürlich nicht. Und dann so, dachte ich so, Datenschutz, Problem. War das neben den Tretbootouren? Da wo die allgemeinen Infos hängen. Geil. Und dann auch so, das ist natürlich datenschutzrechtlich natürlich kein Problem, wenn ich einen Aushang im Hotel mache, aber wenn ich den Leuten vorher eine E-Mail schreibe, bei uns trifft sich eine Partei, die umstritten ist. Sollten sie vielleicht wissen. Nee, die Kohle haben sie natürlich mitgenommen. Aber sie haben immerhin, das Frühstück war auch total überteuert im Hotel. Zwar 17,50 Euro pro Person. Das haben sie nicht mehr verdient. Ja, immerhin. Dann ja heute nichts mehr. Pro Person, ihr wart vier. Ja, guck, schau mal. Genau. Keine Ahnung, so weit kann ich nicht sehen. Und ich habe das Zimmer natürlich ordentlich hinterlassen, weil die Putzkraft natürlich am wenigsten dafür kann. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde, du hättest die Batterien klauen sollen für unser Diktiergerät aus den Fernbedienungen. Ja. Dann wäre wahrscheinlich noch eine Rechnung vom Nazi-Hochburg-Hotel Bingen gekommen. Sie schulden uns noch zwei halbleere Batterien. Nee, jetzt sind nur AA. Wer kam eigentlich auf die Batterienbezeichnung? Wer eigentlich für unsere Technik-Ecke was? Double A, Triple A? Ja. Ja, das können wir ja nächste Woche nächsten Monat recherchieren. Ja. Wo dann haben wir schon mal ein Thema nächsten Monat. Also, wir können euch auf den Juni freuen. Ja, das wird richtig gut. Ein kleiner Teaser. Nächste Woche. Jetzt sage ich auch nächste Woche. Fangen wir jetzt wöchentlich an? Nee, fangen wir nicht. Das ist ganz unangenehm. Red einfach weiter. Ja, nächste Podcast-Folge klären wir euch über Batterientypen auf. Da können wir auch die 9-Volt-Blöcke oder diese großen Breiten, weißt du, wo diese großen Drahtdinger noch rausstanden, weißt du, diese Riesenbatterien. Mhm. Die können wir auch noch mitnehmen. Die so aussehen wie ein Flachmann. So ein bisschen. Flachmann-Batterien, so heißen sie, glaube ich, auch. Die Flachmänner. Flachmann. Scheiße, ist leer. Aber die habe ich lange nicht gesehen, seit meiner Kindheit nicht mehr. Nee, in der Kindheit hat man die auch eigentlich nur noch in Taschenlampen getan. Ja, genau. Also in so flache Taschenlampen irgendwie. Flachmann. Flachmann-Taschenlampen mit Flachmann-Batterien. Genau. Ja, ja, aber seitdem, ich glaube, die gibt es nicht mehr, oder? Heute kurbelt man ja seine Taschenlampen. Stimmt. Der Strom kommt ja aus der Lampe selbst. Ja. Oh, ich war ein riesen Taschenlampen-Fan als Kind. Ich habe mir zu Weihnachten so eine fette Maglite gewünscht. So eine Zoll-Maglite. Ah, die musste irgendwann jeder haben, ja. So eine fette Bullen-Maglite. Aber und wofür hat man sie gebraucht? Weil du einen fetten Prängel in der Hand hattest. Ja. Und ich habe damit Laserschwert gespielt und so. Das war okay. Super. Ja. Und ich habe mich so drauf gefreut, dass ich nicht schlafen konnte, wochenlang vor Weihnachten, weil ich wusste, ich krieg die zu Weihnachten. Oh, super, ja. Und ich habe dann geträumt davon, wie ich mit der Taschenlampe, wie ich im Treibsand schwimme und trotzdem alles sehe mit dieser Taschenlampe. Das kommt, fällt mir jetzt geil im Moment ein. Auch so die Vorstellung, wie du mit der Lampe so, weißt du, die Security-Leute halten die ja immer so aus Augenhöhe, so Schulterhöhe so und dann so einfach bei deinen Eltern nachts um vier ins Schlafzimmer rein, klick, klick, alles hier in Ordnung. Ja, so war ich drauf. Ja, ich war ja ein großer Waffenfan bis heute. Ja. Und das ist halt, was einer Waffe am nächsten kam. USA, USA, USA. Oh, ja. Hast du gesehen, ich habe unser Profilbild bei Facebook auch aktualisiert. Ja, ich finde, da hättest du mich mal fragen können. Ja, mein Lebensgefährte meinte, Mensch, das ist lustig, macht das als euer Profilbild. Und dann habe ich auch so gedacht, ja. Es ist aber, ich war ein bisschen überrascht, als ich es heute gesehen habe. Ich hatte auch überlebt, aber da ich diesen Zuspruch von meinem Lebensgefährten bekommen habe, habe ich gedacht, ja. Ja, gut. Aber okay. können wir noch gleich, wir sind schon am ersten Break, das ist Wahnsinn. Später mal, 26 Minuten. 26, Wahnsinn. Jetzt können wir sogar immer auf die Zeit gucken, das ist Wahnsinn. Ja. Jetzt haben wir so ein richtiges Gefühl für den Podcast. Oh, diese Wellen. Gefühl für den Podcast. Ja, das können wir doch noch ein bisschen aufarbeiten. Also nur einzelne Sachen, bevor der Abbinder kommt, spoiler ich schon ein bisschen, weil ich mit dir gerne besprechen würde, ist nur zwei Sachen. Feedback zum Podcast, okay. Ganz kurz, ohne Namen zu nennen, und Toilette. Toilette, und ich muss dir was ziemlich Bahnbrechendes erzählen. Okay. Und ich würde gern währenddessen ein Foto von dir machen. Okay. Erinnere mich dran. Okay, Foto, bahnbrechend. Dann machen wir die zwei Sachen. Feedback zum Podcast ist ganz schnell gemacht. Dann noch kurz Toilette. Da wird euch einiges erwarten, was Peter und ich auf der Toilette getrieben haben. Oh und ja. Dann bahnbrechende News. Ich leite das ganz gut ein, dann, was wir auf der Toilette News gemacht haben. Von Peter. Ja. Oh ja. Genau. Was heißt bahnbrechend? Das ist das falsche Wort. Erstaunlich. Erstaunlich, okay. Ja. Gutes Wort. Naja, vielleicht fällt uns noch ein Wort aufzudröseln. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Wir machen wir heute mal nochmal. Ich würde nämlich wirklich gerne mal aufgeklärt werden. Ich bin zu faul zum Googlen. Woher kommt der Begriff bahnbrechend? Oh ja, das ist gut. Ja. Kommt der aus dem Kegelsport? Oder verlinkt uns einfach die Galileo-Folge, wo das geklärt wird. Stimmt, ja. Aber nur, wenn Jumbo auch danach ein Schnitzel ist. Ja. Cool. Also, lustiger Abbinder, da wir mit Fußball begonnen haben, machen wir nochmal den Fußballfan vielleicht, der Alkohol in Stadien trinkt. Das ist eine gute Idee. Ja, der viel ist Spaß gut damit. Was hältst du denn hier von dem Alkoholverbot im Stadion? Scheiße, ey. Warum? Saufen uns vorher ein. Glaubst du nicht, dass sich das Randalieren ein bisschen dadurch ändern würde? Ja, wenn das schlimmer, ey. Warum? Ja, warum, ey? Weil wir dann vorher saufen, ey, und dann kommen die Flachmänner und Schnaps und alles, ja, immer noch besser hier, ey. Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Ja, warum, ey? Weil wir dann... Scheiße, ey. Scheiße, ey. So, willkommen zurück aus der langen Pause. Wie lange war eure Pause? Habt ihr auch Pause gedrückt und habt was anderes gemacht? War der auf dem Klo? Habt ihr euch ein Bier geholt? Oder habt ihr einfach nur den schönen Abbinder angehört? Mit Scheiße, ey. Wahrscheinlich, ja. Scheiße, ey. Ja, für uns war die Pause ein bisschen länger, weil das Programm braucht ein bisschen länger zum Abspeichern. Dafür haben wir aber super Ton. Also, ja, wir waren jetzt, wir haben jetzt zwei Tage später, wir haben angefangen aufzuzeichnen am 10. Mai und jetzt ist schon der 12. Mai. Ja, tatsächlich. Genau, ja. Das ging schnell, ja. Nach dem Poddy laden wir dann direkt hoch, weil wir wahrscheinlich vier Tage aufgezeichnet haben und wir haben jetzt auch schon seit zwei Tagen nicht geschlafen. Ja, deshalb klingen wir auch so ein bisschen heiser. Ich nehme mal deinen Bieröffner. Mein Bieröffner, ja. war mir auch irgendwie klar, dass du einen Bieröffner besitzt, der geformt ist wie ein Penis. Den habe ich geschenkt gekriegt. Okay. Von einem sehr netten Freund, der ist aus Kreta. Kreta ist berühmt für Penisse anscheinend. Jeder Touri-Ort hat irgendwo geschnitzte Penisse oder Figuren mit zu großen Penissen. Kreta ist besonders penislastig. Okay. Kreta ist die Penis. Man sagt ja auch, die griechische Penisinsel. Ja, die ist ja auch penismäßig geformt. Genau, und wenn dich jemand fragt so, welche ist die griechische Penisinsel, dann sagst du natürlich nicht Kos, sondern dann sagst du Kreta. Lesbos. Lesbos. Lesbos. Da hat Alice Weidel bestimmt ein Ferienhaus. Mhm. So, wahrscheinlich. So wie alle. Gut. Ach genau, zwei Sachen. Feedback zum Podcast. Wir wurden gefragt, ob wir uns denn immer vorbereiten auf den Podcast. Antwort? Natürlich. Ja. Mit Ingo. Deswegen haben wir auch Freunde im Showbusiness. Manchmal schicken wir auch Dunja Hayadi noch eine Mail. Wir würden heute gerne über sprechen. Und dann sagt sie, gute Idee oder schlechte Idee. Ja. Und da muss man sagen, Dunja und Ingo, jedes Mal, wenn wir The Tarwoch zum Beispiel, also dieser Mann mit dem lustigen, der andere Charlie Chaplin vorschlagen, sagen die immer, gute Idee. Ja, und jetzt emanzipieren wir uns aber langsam und wollen weniger auf diese Maschine rumfahren. Halten wir eine zweite Folge aus, ich glaube schon. Ja, genau. Wenn man darauf achtet, dann schafft man das. Der beste Freund von Josef Goebbels, sagen wir einfach so. Oder das Herrchen von Blondie. Ich weiß nicht, ob die befreundet waren. Wahrscheinlich waren sie nicht. Wir reden über ihn, das ist schlecht. Auch schon wieder. Also, wir bereiten uns natürlich gewissenhaft vor. Zweite. Hat aber auch ein bisschen was Harry Potter-mäßiges, wenn man seinen Namen nicht sagen will. Stimmt, ja. Weißt schon, der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Sehr schön. Schade, dass Magic Martin damals Harry Potter nie gesehen hatte. Ja. Das hat uns sehr viele Zauberwitze geklaut. Ja. Naja. Ah, Magic Martin war ja auch auf dem Event, wo wir waren. Auf dem Meet and Greet. Auf dem Schaumbad Meet and Greet. Auf dem Schaumbad Meet and Greet. Und Peter und ich haben zwei Hörern wirklich versprochen, den ganzen Abend nicht in eine Z-Rolle reinzuschlüpfen. Ja. Und das haben wir auch durchgehalten in der Öffentlichkeit, aber wir mussten uns ab und zu auf, und jetzt kommt der zweite Angeteaserte, auf die Toilette verziehen, um einfach mal den Z rauszulassen. Da sind wir dann immer komplett durchgedreht. Ja, also wir haben uns tatsächlich zu zweit, während dem 80 Leute oben am Feiern waren, da haben wir uns zu zweit auf die Toilette geschlichen. Und tatsächlich, wir sind typische Showbusiness-Leute. Wir ziehen uns auf die Toilette zurück, um verbotene Sachen zu machen. Nur unsere verbotene Sache ist, Zed aus der Police Academy zu imitieren. Alter, ey, scheiße! Es hat sich ein bisschen angefühlt wie heimlich Vögeln gehen. Ja. Auf einer Meet and Greet. Ja. Aber da war auch wieder dieser Reiz des Verbotenen irgendwie. Also ja, voll. Ich habe gemerkt, wie dieser Zed in mir, der hat geköchelt wirklich. Ja, der musste auch im Hals so gekitzelt. Ja. Den ganzen Tag. Raus, ja. Also, als wir da bei dem super offiziellen Part dieser Veranstaltung waren, da hat es auch schon gekitzelt. Ja, ja. Ich habe es aber, wir haben es in uns drin gelassen. Wir haben, glaube ich, fast den ganzen Abend in uns drin gelassen. Es kam manchmal so ein kleiner Quietscher raus. Ja. Man kann auch sagen, der große Spielmacher war noch da. Er hat manchmal ein bisschen Luft von uns abgelassen, indem er, weil er hatte ja kein Setverbot. Vielen Dank dafür. Danke, großer Spielmacher. Ihr kennt ihn aus Folge 10, nee, 8 sogar. Schon 10. In der Jubiläumsfolge? Ja, das war 10. Stimmt, ja. Und Magic Martin war 12. Ah, okay. Ja. Aus Folge 10, aus unserer großen Jubiläumsfolge, kennt ihr ihn. Er hat uns geholfen, er hat uns sehr geholfen. Auf dem Weg nochmal danke. Danke, großer Spielmacher, dass du ab und zu einfach mal den Set für uns rausgelassen hast. Ich habe gestern mich mit den Veranstaltern dieser Veranstaltung getroffen. Okay, ja. Und die haben dann auch gesagt, ja, das ist uns aufgefallen. So. Okay, vielen Dank, dass ihr drin gelassen habt. Ja. Ja. Scheiße! Also, kam gut an. Das war unser Geschenk an unser Geschenk an die Veranstalter. Also ihr hast du denen sonst noch irgendwas geschenkt? Ich nicht sonst. Nur das eigentlich. Ja, hallo. Weißt du, wie viel psychische Qualen das waren? Ja. Ja, von daher, also ihr könnt uns auch buchen für Events. Wir können sogar den Set drin lassen. Ich hatte ja an dem Abend noch die Idee, eine Set-Sonderfolge zu machen, wo wir die ganze Zeit wie Set reden. So eine kurze Sonderfolge, die man dann mal so zwischendurch durchhochladen kann. Ich habe mich aber von der Idee verabschiedet. Ja. Ich glaube schon. Also, ja, da hätten wir nicht mehr viel Sinnvolles. Vor allen Dingen, also dass man sie noch als Zusatzfolge tatsächlich aufnimmt, so nach einer Podcast-Aufzeichnung nochmal eine viertelstündige Z-Folge. Aber ich habe dafür keine Kraft. Diese, als ich mal eine halbe Stunde Kölsch geredet habe, hat mich vollkommen ausgelaufen. Und dich auch. Ja. Und ich glaube, die Z-Folge, lass mal doch mal besser sein, ja. Yeah. So, ich muss jetzt meine Kamera auf dich richten. Oh, ja. Weil, jetzt werde ich dir was erzählen. Okay. Wenn wir schon bei Z sind, das passt gerade ganz gut. Okay, ja. Ich habe nämlich recherchiert. Okay. Ich war in der Medienarchiv München, Bibliothek, was weiß ich. Wollte nämlich rausfinden, wer ist der Synchronsprecher von Z. Okay, ich bin gespannt. Und jetzt halte ich fest. Ich hoffe, du kennst deinen Namen, weil dann musst du überrascht gucken. Der Synchronsprecher, das ist wirklich unfassbar. Weil man kennt den. Ich bin gespannt. Man kennt ich den. Ich bin gespannt. Man kennt ihn wirklich. Ich bin wirklich gespannt. Christian Tramitz. Nein! Kein Scheiß. Christian Tramitz ist der Synchronsprecher von... Ich hab sogar dein Foto, aber Christian Tramitz, Bulli-Paraden. Ja, der Bulli-Paraden-Typ. Ja. Sehr gutes Foto. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Oder Christian Tramitz ist der Sprecher von Z. Ja. Sollen wir den mal in Mail schreiben? Und Proctor. Der spricht beide Rollen. Der spricht beide Rollen? Ja. Also bevor wir den Schauspieler von Z, da habe ich ein bisschen recherchiert. Der hat danach noch ein paar Filme gemacht und so. Ja, ja, der ist irgendwie Comedian. Genau, ja. Er hat, wie heißt der? Irgendwas mit Dickhead. Ja. Irgend so einen lustigen Namen hat er. Bobcat. Bobcat, genau, Bobcat. So heißt er, ja. Dickhead. Und diese Z-Rolle hat ihn auch noch eine Zeit lang verfolgt. Kann man sogar bei Wikipedia lesen. Ja, ja. Und er wollte die auch loswerden. Das war so wie Didi Hallervorden, der ja heute noch Didi Hallervorden, obwohl er als Dieter Hallervorden ja sehr viel noch gemacht hat, immer wieder Didi genannt wurde für seine lebendige Fläche Pommes. Ja, weil er ja auch tatsächlich loswerden wollte. Aber immer verfolgt wurde, so musste er auch den Set loswerden. Aber Christian Tramitz. Christian Tramitz. Ja, Christian Tramitz war in den 80ern einfach nur Synchronsprecher hauptsächlich. Ja. Also Schauspielerausbildung und Synchronsprecher. Und dann kam irgendwann später, kam er dann in so Comedy-Kombos und so weiter. Und jetzt spielt er so ein ZDF-Vorabend, aber. Ja, das ist ja lustig. Sollen wir den mal tatsächlich, vielleicht schreiben wir den mal eine E-Mail. Den laden wir mal ein. Oder er soll uns wenigstens eine Tondatei schicken, wie er heutzutage Z sprechen würde. Da wir große Fans sind einfach von seiner Synchronisationsleistung. Ja. Die schreiben wir die Mail. Oh, das wär natürlich ein Traum, wenn er uns einen kleinen Abbinder zum Beispiel als Z spricht. Oh, nochmal, das ist geil. Leute, hört das Schaumbad. Und zwar die Originalstimme von Z, also wie wir sie kennen. Naja. Auch ganz lustig, wo wir schon bei 80er-Jahre-Filmen sind, kommt ein dritter Teil von Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Echt? Mit Keanu Reeves? Und dem anderen Schauspieler, Name schon wieder vergessen, der hat zwischendurch Werbeclips dann noch produziert. Das war eigentlich er hat wenige Rollen gespielt und er hat sich eine 10-jährige Auszeit mal gegönnt, zwischen 94 und 2004. Also da sieht man, wie erfolgreich damals auch die Bill und Ted-Filme waren. Schon gereicht. Konnte sich ausruhen und auch die Konsequenz. Der hat sich halt einfach 10 Jahre eine Auszeit gegönnt. Und jetzt kommt tatsächlich ein neuer Bill und Ted-Film mit beiden Schauspielern. Die sehen aber auch, Keanu Reeves sieht noch mal aus, als wäre er der junge... Ja, ja, Keanu Reeves sieht ja schon immer gleich aus. Einfach. Als wäre er noch immer Ted, das Nase von Logan. Und der andere Schauspieler sieht halt voll alt schon aus. Also irgendwas hat Keanu Reeves da tatsächlich geschluckt. Ich glaube ja noch immer, dass er tatsächlich... Ja, da gibt es ja diese Verschwörungstheorien, dass Keanu Reeves durch die Zeit reist. Ja. Es gibt ja irgendwie Fotos von ihm, also so Gemälde von ihm von 1400 irgendwas und so weiter. Ja. Und ich halte das für realistisch. Genauso wie Putin ja schon oft wiedergeboren wurde, als Frau oder Mann. Ja. Gibt so Typen, die tauchen immer wieder in der Geschichte auf. Und ich glaube, Keanu Reeves ist wirklich so einer. Oder vielleicht leben wir alle in der, um noch seinen mitbekanntesten Film zu nehmen, in der Matrix. Und Keanu Reeves... Ja, das Model ist, wird halt recycelt. Nee, Keanu Reeves ist einfach der Anker, den uns das Programm gibt, damit wir verstehen könnten, dass falsch ist. Oder... Morpheus schickt uns oder so. Okay. Ja. Ich glaube eher, dass aus ökonomischen Gründen das Model, also die Texturen recycelt werden. Ja, das kann natürlich von, auch sein. Von Wladimir Putin und Keanu Reeves. Ja, von allen, aber die sind halt berühmt und da fällt es dann mehr auf. Es gab bestimmt auch viele Jean-Paul Prims schon im 13. Jahrhundert. Wahrscheinlich, ja. Zum Beispiel halt Jean-Paul Prüm halt. Der hieß, also ich bin in der Geschichte immer mit meinem Namen aufgetaucht. Ach so, aber ich habe meistens immer nach einem historischen Namen. Zwei Bücher geschrieben, die aber kaum jemand gekauft hat. Deswegen bin ich halt immer wieder in Vergessenheit geraten. Ah, okay. Das ist so ein wiederkehrender Fluch. Hier, hast du den kleinen Finger, fühl dich mal kurz wie ein Autor. Und dann wieder zack, tot. Und 200 Jahre später taucht wieder ein Jean-Paul Prüm auf, schreibt ein zeitgenössisches Buch. Hey, hier, hast einen kleinen Finger, du wirst so groß wie der Goethe. Weißt du, auch immer die Leute der Zeit irgendwie. Du bist der neue Bukowski. Du willst so groß werden wie Goethe? Ist das dein Ziel? Ich finde Goethe, ja doch, so groß sein wie Goethe ist eigentlich ganz gut, weil Goethe hat ja schon die, einfach, was Hollywood heute macht, einfach Fortsetzungen schreiben, hat Goethe schon erfolgreich mit Faust gemacht. Ja, stimmt. Muss man, oh, wir machen noch Faust 2. Faust 1 war erfolgreich. Der hatte auch noch die Leiden des jungen Werther, hatte er schon in der Schublade. Die Leiden des mittelalten Werther hatte er schon und des alten Werther. Ah. Aber dann hat er sich nicht ganz getraut, weil Werther ja am Ende des Buches auch stirbt. Ja, und dann hat er sich auf Sahnebonbons konzentriert. Auf Sahnebonbons. Werthers Echte ist ja eigentlich dann auch, es gibt ja auch den Werther-Effekt. Die heißen also ja, der Nachahmungseffekt, den dir Gant gegeben hat. Mhm. Ja, also die Mode gab es ja nach Werther, um ein bisschen historisches Wissen auch reinzubringen. Ich weiß gar nichts über okay. Werther. Ich erzähle dir gerne. Leiden. Ja. Die, der trägt da vorzüglich gelbe Klamotten in dem. Und dann, also Goethe beschreibt sehr gut die Klamotten, die Werther in dem Roman trägt. Und da wurde tatsächlich eine der ersten Modeerscheinungen, weil die Leute sich angezogen haben wie Werther. Und Werther wählt den Freitod am Ende wegen seiner verschmähten Liebe. Und toll, danke, jetzt brauche ich es auch nicht mehr zu lesen. Ja, brauchst du auch nicht mehr zu lesen. Wenn du in der Schule nicht lesen musst, ja, liest du dir muss ja keine Deutschklassenarbeit mehr. Du hast kein Deutsch-Abi oder so mehr. Jedenfalls wählt er dann den Freitod am Ende des Buches. Und deswegen sagt man tatsächlich der Werther-Effekt, weil angeblich damals eine Suizidwelle ein Trend war. Weil die Leute halt, weil heute ja noch der Pressekodex ist, nicht über Suizid berichten, weil sonst gibt es Nachahmer. Da nennt man Werther-Effekt, den die Bild immer wieder ignoriert. Den gab es aber nicht wirklich. Also das ist so ein Urban Legend. Ja. Aber der Begriff Werther-Effekt bezeichnet dieses, wenn man zu detailliert über Freitod berichtet, dann machen andere Leute nach. Gerade wenn Promis irgendwie sich auf irgendeinem Weg umbringen, dann werden Leute folgen, wenn irgendwelche Boulevardblätter darüber berichten. Mhm. Und wer berichtet immer darüber? Dieses Blättchen aus Hamburg. Okay. Also die Bild. Ja, ja. Die ignorieren den Effekt, aber schreiben dann immer darunter die Hilfe der Suizid-Hotline und tun dann so, als hätten sie damit wieder ihre Pflicht erfüllt, was dem Werther-Effekt wirklich widerspricht. Aber Bilddissen ist halt auch einfach wie ein offenes Tor reinrennen. Du kannst keinen Pfosten treffen. Also, ja, das ist ein bisschen wie AfD. Ja, also auch einfach zu, das ist uns zu wenig Niveau, um die Bild zu wissen. Ja. Lustigerweise habe ich neulich auch über Suizid nachgedacht. Oh, oh, oh, oh. Nee, also über einfach nur so. Ja, ja. Also ohne Absicht. Ohne Absicht, genau. Genau. Würdest du, bevor du dich umbringst, nochmal zum Friseur gehen und dich duschen und rasieren, die Ohren reinigen und so? Oder würdest du dich einfach so umbringen? Ah, das ist schwer zu sagen, kommt ja auf die Verfassung an. Ja. Ich glaube, in der Verfassung machst du dir darum. Ich glaube, da gibt es verschiedene Typen. Also ich glaube, manche Leute machen sich dann total Gedanken und machen nochmal das komplette Programm, ziehen sich sogar noch schick an. Ja. Und andere Leute sind so verzweifelt, dass sie halt direkt wählen. Also ich glaube, das ist ganz schwer zu sagen. Heißes Thema auch. Also, nee, trauriges Thema. So. Ich dachte, es wird lustig. Lustig. Ich fand den Gedanken ganz witzig, dass man sich irgendwie schick macht noch vorher. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht so. Also nee, nicht ich weiß es nicht. Auch, also nicht mal, weil es geschmacklos ist, sondern einfach, weil es überhaupt gar nichts bringt. Sorry für dieses Thema. Ja, mach dir nichts. Nächstes fröhliches Thema. Fröhliches Thema. Haben wir noch wo waren wir denn gerade? Bei Goethe? Nee, du hast mir von Tramitz erzählt. Kickt mich doch immer eigentlich. Ja, krass, oder? Ja. Ja, genau. Der war ja. Ja, nee, das hatten wir alles schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie der auch die. Der hat ja dieses tiefe Bayerische, wie der den Set gesprochen hat. Aber wir müssen Tramitz schreiben. Das ist ja sensationell. Das ist wirklich. Das ist wirklich gut. Weißt du, hättest du Bulli gesagt, wäre ich auch ganz so überrascht gewesen. Aber weil der hat ja auch schon immer so hoch gesprochen in den. Ja, Michael Bulli Herbig, der Mann, der von der Bildfläche verschwand. Ist Michael Bulli Herbig eigentlich tot oder hat er einfach. Vielleicht hat er auch wieder Bild. Der nächste Bundeskanzler, der stirbt. Der nächste Bundeskanzler, der stirbt. Also der wird nächstes Mal aber Bundeskanzler. Michael und dann würde Bulli Herbig war doch schon Bundespräsident. Deswegen heißt er, hat er ja diesen Bulli. Bulli ist ja Abkürzung für Bundespräsident. Bundi. Bundi. Nee, Bulli ist von, weil er gebullied hat in der Schule. Weil er Einer von den. Er hat gemobbt. Ja. Ja, sonst wäre er der Opfer. Lauch. Genau, Bulli war Mobber. Ich habe ja, aber das hast du mitbekommen, eine große Freundschaft zu einem Lauch, also zu einem Porri aufgebaut. Ja, oh ja. Den ganzen Warum Abend. Und dann wurde er irgendwann auf der Tanzfläche zerfetzt. Ja, zu Recht. Ja, du hast immer mit dem Lauch nach mir geworfen. Woher kommt denn das jetzt? Das war auch wieder ein verrückter Abend. Es war ein intensiver Abend. Verrückter Quatsch. Ja. So. War das, hatten wir das auch schon im Podcast, diese Waldhütte? Ja, das hatten wir schon. Die besprochen. Waldhütte haben wir schon besprochen, ja. Ja. Gott, oh Gott. Da haben wir ja die Erkenntnis auch erlangt, dass Zed ein Stimmungskiller für andere Menschen ist. Komm ich eigentlich? Boah, jetzt sehe ich immer den Dramitz, wie er als junger Dramitz in so einer Sprecherkabine. Ja, wie alt wird er sein? Vielleicht 60, da war der dann 30, Mitte 20. So ein Mitte 20-jähriger Dramitz und dann so, weißt du, diese Supermarkt-Szene zum Beispiel so, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Stefan? Nee, Dramitz? Egal. Ich habe ihm doch vorhin noch gesagt, den Namen, oder? Andi Dramitz. Dramitz. Johann Christian, Wolfgang von Dramitz. Christian. Christian Dramitz, genau. Christian, oder? Und dann wahrscheinlich Mitte 20er wurde er noch Chris oder so genannt. Und dann so in der Kabine, Sprecherkabine so, ey, jetzt Chris, gleich kommt die Szene, wo Zed in den Supermarkt geht und dann seiner Gang sagt so, heute ist alles umsonst, Leute. Da musst du so richtig auftreten. Und dann steht der Dramitz in der Sprecherkabine und so, heute ist langer Samstag! Leute, alles umsonst! Super. Oh Gott. Die Vorstellung ist super. Ja. Der sah damals wahrscheinlich auch, der sieht ja immer alt aus. Also der Dramitz sah schon immer, auch während der Bulli-Parade, sah der ist halt doch so großer, sehr alt. Kantiger. Ja, so groß und kantig. Schöner, ja. Großer Mann. Also der ist auch nicht älter geworden, aber der sah schon immer alt aus. Wahrscheinlich sah der schon mit Mitte 20 so aus, wie er jetzt aussieht. Ja. Und steht dann aber in dieser Sprecherkabine. Leute! Und das Geile ist, Proctor hat er auch gesprochen. Ja, Proctor ist glaube ich, dieser dödelige Assistent von genau, dem bösen Lassard. Lassard. Kommissar, Leutnant Lassard, oder ist er? Leutnant. Nee, Harris. Nee, wer ist denn? Lassard ist der Chef, der große Chef. Ah, ja, genau, der Verpeisel. Den bösen Unterchef, das ist genau. Harris? Harrison. Harrison gibt es auf jeden Fall. Harris, glaube ich. Captain Harris, so heißt er. Genau, und sein dödeliger Assistent ist Proctor. Proctor, ja. Das ist auch, Christian Dramitz. Der mir auch nie aufgefallen ist, ich habe ja die Filme auch nochmal geguckt, aber du guckst nie die Synchrosprecher nochmal vor allen Dingen denkst du ja auch nicht so, wieso sollte man gucken, wer hat denn jetzt Zed gesprochen? Vielleicht wenn Zed relativ starken bayerischen Akzent gehabt hätte, dann wäre es vielleicht aufgefallen. Junge Leute! Das wäre eigentlich auch super. Ja gut! Naja, wahrscheinlich haben jetzt alle Podcast-Hörer abgeschaltet, weil wir jetzt ein paar Mal den Set gemacht haben. Ja, und wir reden eigentlich nur noch über Set seit 20 Minuten. Es ist halt einfach unser Lieblingsthema, auch dieser Mensch. Das ist auch einfach ein Charakter, den musst du auch erstmal schreiben, so konsequent. So ich glaube, der wurde nicht geschrieben, das hat dieser Bobcat. Bobcat. Ja. Und dann ist er nie mehr losgegangen. Ich behaupte, das ist was Spontanes gewesen. Ja. Ist aber auch improvisiert. Hat so eine Melancholie auch in sich, gell? Wenn man nicht mehr aus dieser Rolle rauskommt, so wie Didi Hallervorden zum Beispiel. Und, ja, man kann es ja gut verstehen, wir kommen ja auch nicht aus der Rolle raus. Oder hier noch so ein Beispiel aus Police Academy, der Typ, der immer die Stimmen gemacht hat, der hat ja den ganzen Tag, also die Geräusche. Ja, ja. Wie hieß denn der nochmal? Egal. Egal, aber. Der hat ja in anderen 80er-Jahre-Filmen auch immer nur den Schwarzen gespielt, der Geräusche macht. Egal in welchem Film. So. Du kannst gut Geräusche machen, du spielst den verrückten Geräusche. Wahrscheinlich. Weil es eine Kernkompetenz ist. Genau, das kann er halt. Ja. Ja. Obwohl ich mich da auch immer frage, haben sie in der deutschen Synchro jemanden gefunden, der so gut Geräusche machen konnte? Oder haben sie da immer die Originalgeräusche von ihm genommen? Oder hat er gar keine Geräusche gemacht, sondern sie haben immer nur Geräusche drunter gelegt und seine Kernkompetenz war einfach nur den Mund komisch zu machen? Ja, wahrscheinlich. Das kann, ja, ich denke mal, dass der das von sich, also dass es Handarbeit ist, Mundarbeit und keine Toningenieursarbeit. Was ist eigentlich dein Lieblingsgeräusch? Hast du ein Lieblings... Nee, überhaupt nicht. Allgemein? Ja. So Ploppen mag ich ganz gern. Ploppen? Allgemeines Ploppen. Okay. Mein Lieblingsgeräusch ist ein Modem, der sich für das Internet einwählt aus den 90ern. Oh ja, dieses. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Das ist dein Lieblingsgeräusch. Ja. Ah, das ist immer. Ah, ist immer verknüpft damit halt. Das langsame Internet von damals. Ja, aber das Schöne ist ja, damals war das die Zukunft und da hast du wirklich gedacht, das ist das Geräusch der Zukunft. Ja. Weißt du, so, aber man kann jetzt online gehen und dann macht dieses, macht dieses Modem genau dieses Geräusch. Das widerspricht einfach allem, was damals so dieser Zukunftsglaube der Mitte 90er hin zum Millennium war. Die ganze Welt ist jetzt vernetzt, das Internet wird uns alle schlauer machen und du willst dich einwählen und hörst halt ja, schon absurd. Aber auch also was ich damit verknüpfe, so geil, jetzt Internet, jetzt darf ich eine halbe Stunde Internet, aber auch, oh Gott, das wird sauteuer wieder. Ja, genau, dieses, also dieses Damoklesschwert der Kosten. Genau, ich war schon gestresst bei dem Sound, jetzt kostet wieder 59 Pfennig die Minute. Vor allen Dingen auch Eltern genervt, weil sie eine Zeit gleich telefonieren konnten. Ja, ja. Oh Gott. Ach, war, hat ISDN uns auch den Familienfrieden wieder zurückgebracht. So. Ja, O2-Leitung, das war was. Vor allen Dingen auch, ich kannte da auch noch, wenn man versucht hat, Kumpels zu erreichen, gerade zu Anfangszeiten des Internets, weil das ständig besetzt war, natürlich immer irgendwer im Internet war und du konntest die Leute nicht erreichen. Also Handys gab es, waren ja, nur also, verbreitet. So. Ja, ein Vater von einem Freund, der hatte ein Handy und dann habe ich da dann auf dem Handy vom Vater angerufen. Da hatte man auch noch die Nummern von den Vätern seiner Freunde, die Handynummern. Stimmt, ich hatte auch zum Beispiel von einem Kumpel noch die Handynummer von der Mutter ihrem Autotelefon. Geil. Hast du da manchmal angerufen? Ich habe da tatsächlich manchmal angerufen. Wenn die unterwegs waren, habe ich auf dem Autotelefon angerufen. Und meine Mutter dann immer so, darfst du denn immer auf dem Autotelefon anrufen? Das ist sauteuer. Weißt du? Also ja, klar. Tatsächlich halt, glaube ich, auch 2,50 Mark oder so. Ja, die Handy war kostet, ja. Also allgemein. Handy ja, auch wenn du auf dem Autotelefon angerufen hast. Ja, das war ja wahrscheinlich wie ein Handy, oder? Von Kosten. Hey. Ja, eine Freundin von mir, die durfte nicht auf Handys anrufen, weil es zu teuer war. Und dann haben die das gesperrt, die Eltern. Ja, es war auch tatsächlich teuer. Ja. Also, ja. Meine Eltern hatten irgendwann so eine Rufnummernaufstellung. Und da habe ich dann auch manchmal negatives Feedback am Ende des Monats bekommen. So, weißt du, war die Auflistung da und dann so, ich sag mal, wieso hast du auf dem Handy für 12 Mark angerufen? Die ist schon klar, dass wir das bezahlen auch. Und dann so, ja. Ja, sorry. Ich hatte mal ein Mädchen, mit dem ich gechattet habe, im AOL-Chat. Die kam aus Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Und mit der habe ich dann irgendwann mal immer telefoniert. Das war mit 12, 13, keine Ahnung. Und das war, da habe ich dann auch richtig Ärger gekriegt, weil da war Festnetz von Baden-Württemberg nach Schleswig-Holstein zu telefonieren. Ja, zwischen Bundesländergrenzen auch. Ich hatte tatsächlich auch mal mit 15 weg, Freundin aus Monnum, tatsächlich als Rheinland-Pfalz-Boy. Und das war auch tatsächlich sehr teuer, ja. Also Schleswig-Holstein, das war dann, was weiß ich, auch eine Mark die Minute. Eine Minark die Minute. Die Ark. Die Monarch. Der Monarch. Der Monarch. Die Gurkemägen. Die Gurkemägen. Der versteht natürlich jetzt wieder jeder, aber die Doku ist ja allgemein bekannt. Ein paar von bekannt, den Hörern. Ja, genau. Gurkemägen heißt, ich übersetze heute mal ein bisschen. Einfach auch aus Serviceanspruch. Ich habe letztens einen Podcast gehört, die haben so getan, als würden sie nur eine Folge für die Hörer machen. Ja. Haben aber nichts für die Hörer getan. Nee. Und die Gurkemägen heißt halt einfach mal schön am Spielautomaten den so richtig ausräumen, das funktioniert eigentlich in, ausmisten. Ausmisten, das funktioniert eigentlich in 3 von 4 Fällen, kann man so einen Spielautomaten. Es also zocken auch, ist immer mit Gewinn. Automaten zocken, nie Verlust. Wirklich nie. Also sehe ich kein Risiko drin. Aber gut, dass du es jetzt nochmal erklärt hast, weil es klingt schon ein bisschen nach Wichsen auch. Ja, stimmt. Ja. Gurke melken. Ja. Kommt das aus der Monarch oder ist das Heinz-Strunk-Sprache? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist von Heinz-Strunk. Ja, aber vielleicht hat der es vom Monarch. Vom Monarchen, ja. Aber ich glaube, in Norddeutschland hießen die Dinge allgemein Gurke. Und die hat man halt gemolken, ja. Klar. Ja, melken ist von Heinz-Strunk und ausmisten ist vom Monarch. Ausmisten, ja. Spannend. Ja. Ganz kurz noch als Hörerservice an die Christian Tramitz nicht kennen. Das ist dieser Typ von Bulli Parade, der... Ich glaube, darüber haben wir geredet, aber... Ja. Aber ist gut, ja. Ja, ich wollte es nur nochmal aufklären, weil... Kennt ja auch nicht jeder. Nee, Schuh des Manitou. Ja, der mit Winnetou rumreitet. Genau, also der Old Shatterhand von also er ist Old Shatterhand, heißt aber anders. Ja, Christian Tramitz hat im erfolgreichsten deutschen Kinofilm mitgespielt. Ist als auch einer der so bezeichnet, der Schuh des Manitou tatsächlich der erfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten. Einer der beschissensten deutschen Kinofilme und erfolgreichsten deutschen Kinofilme. Oh, ich habe sehr viel Luft in meinem Magen. Ja, es liegt am Störlebäcker. Atlantikale, ja. Mal wieder. Aber das kommt, glaube ich, aus hier Stralsund, ist, glaube ich, nee, ist Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern? Ja, Mefopo. Also kein, sonst hätten wir den Kreis zu deinem Mädchen aus Schleswig-Holstein ziehen können. Die kam aus, von der dänischen Grenze, wie hießen die nochmal? Von der dänischen Grenze. Aber da, also das ist wirklich lange, da war ich 12 oder so. Oder 13. Okay. Da hat man noch in AOL-Chats. Ja. Gechattet. Ja, habe ich auch gemacht. Haschkiffer@aol.com. So hieß mit Skater Girl 87 okay. oder so. Ich hatte damals ein Plattenlabel, was nie Platten rausgebracht hat, aber meine AOL-Adresse war tatsächlich Lulu Records. Lulu? Lulu, ja. Weil ich habe immer die Lulu-Katze gemalt, also eine Katze, die am Pinkeln war. Und deswegen, ach so, Lulu. Ja, ich habe mich zwischendurch auch Lulu genannt. Fand ich lustig. Deswegen hatte ich Lulu Records. Cool. Aber ist nie eine Platte rausgekommen. Was war dein blödester Spitzname? Wahrscheinlich Lulu. Ja. Ich hieß mal PK. PK ist auch... Ja. Kudde war ich auch mal. Kudde? Kudde, ja. PK. Und keiner wusste, was K heißt. Ja. Also da... Ich habe eine Diskussion belauscht von zwei Mitschülern. So, was heißt eigentlich K? Ist das F oder C? Die wussten nicht, was das Wort K für ein Buchstabe ist auf Englisch. Alpha. Nee, wir fanden auch eine Knarre geil, die hieß PK. PK, okay. Ja, natürlich hast du dich nach einer Waffe benannt. Nee, ich habe mich nicht wenn so du, benannt. Ich wenn du so in deinem Lieblingsland USA groß geworden wärst, dann wärst du voll der Waffen, ne? Ja, und voll. Ich wäre ja in meinem Lieblingsland Kanada groß geworden und du würdest dich immer über mich lustig machen, weil ich dieser Hippie wäre. Ja. Wahrscheinlich hättest du mich, wenn wir auf dem nordamerikanischen Kontinent aufgewachsen wären, hättest du mich schon längst erschossen. Wahrscheinlich, ja. Und würdest alleine Radio spielen. Dann könntest du nicht mal alleine Radio spielen. Vielleicht hätte ich einen Waffen-Podcast. Oder? Waffen-Podcast, ja. Hier ist Peters Waffen-Podcast. Heute die Walter PPK. Ist das eine Waffe? Ja, die hat James Bond immer, ja. Genau. Siehst du, ja, heute habe ich die James-Bond-Knarre hier. Zieht ein bisschen nach links von Fabrik aus, aber wenn man im Rohr feilt, wenn man im Rohr ordentlich rumorgelt, dann kriegt man die auf Kimme Auf Kimme und Korn georgelt. Morgen schieße ich übrigens auf Tiere. Ich habe mir 20 Tiere besorgt. Und dann sieht man halt so Giraffen schon im Hintergrund. Du hast hättest wahrscheinlich einen Vlog, also einen Videopodcast, und würdest dann halt, und im Hintergrund sehen wir dann aus seinem amerikanischen typischen Vorstadthaus schon im Vorgarten so eine Giraffe rumrennen. Ja, und dann so, geil. Die baller ich morgen mit einer PPK ab. Nee, ich hätte ja, das ist ja eine kleine deutsche Loserwaffe. Walter ist ja deutsches Fabrikat. Ja, wahrscheinlich jetzt so eine... I don't buy imports. Ja, stimmt, ja. Support my American. So eine amerikanische vollautomatische, mit der Vollautomatik die komplette Giraffe einfach zu Geschnetzelten zerlegen. Ja, voll. Mit Atombomben draufschmeißen. Atombomben fand ich auch immer geil früher. Ich hatte tatsächlich als Kind einen Atombombenpilz als Poster in meinem Zimmer hängen. Ja, weil es einfach geil aussieht. Aber nur weil ich irgend so einen 80er Jahre Endzeitfilm gesehen habe, wo ich eigentlich auch fast nichts mehr von weiß. Terminator 2 vielleicht? Da nee, ein Atomkatastrophenfilm. Ja, aber in Terminator 2 gibt es auch eine gute Atomexplosion. Terminator 2, wo Terminator 1 Terminator 2 im Stahlwerk trifft und von Terminator 2. Nee, das nicht, sondern, nicht. Ich weiß nicht, wie er hieß. Aber jedenfalls ging da darum, um die Folgen eines nuklearen Angriffs. Und deswegen hatte ich als Kind schon Angst vor Atombomben. Aber ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ja. So, ja. Und dann, Ja gut, du warst als Kind, war ja noch... Ich bin im Kalten Krieg noch Kind gewesen. Ja, da war noch... Ja, ich war zu jung. Ich habe das nicht mehr mitgekriegt, die atomare Bedrohung. Ich war im Kalten Krieg noch Kind. Nee, ich fand so mit so 13... fand ich Atombomben ultra geil. Und alle Filme, die mit Atombomben zu tun hatten, fand ich geil. Oder Computerspiele, wo man Atombomben werfen konnte. Adam Bombs. Atomic Bomb. Ne? A-Bomb, sag mal eigentlich. A-Bomb. ABC. ABC, D, E, F, G. Hast du auch mal gedacht, das heißt Elemento? Was ist denn ein Elemento? Elemento P? Das klingt wie ein Wort, finde ich. Elemento P. Ja. Naja. Nee. Ich weiß aber heute noch nicht, was die YMCA ist. Die Young Men's Christian Association. Okay. Das ist die auf Deutsch die CVJM. CVJM. Ja. Cool. Bitteschön. Ihr habt viel Wissen mitgenommen. Jetzt muss ich auch tatsächlich mal aus der Wanne steigen, um kurz mal was wegzuorgeln. Ja, und, ich bleibe aber sitzen und mache hier rein. Hast du einen Wunsch für einen Abbinder? Wir haben ja ein paar klassische. Nee. Wie wär's mit einfach mal was Harmlosen? Was Harmloses, ja. Was Nettes. Was Nettes, ja. Was uns aufs wir Klo haben heute trägt. Sehr, sehr schwere Themen. Dann sehr schwer. Sollen wir danach nochmal richtig lustig werden? So, da machen wir tatsächlich zum ersten Mal eine neue Rubrik, die aber keine neue Rubrik ist, sondern die großen 23. Okay. Aber ich verrate noch nicht, welche 23. Kann sein, dass die Folge heute echt lang wird, weil wir machen die großen 23. Ach, die müssen wir alle, okay. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht steigen wir auch einfach mit dem Abbinder ein, oder? Da müssen die Leute nicht zwei Sachen auf einmal hören. Bam, bam, bam. Ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir. Also wir sind gleich wieder mit einem fetten Abbinder da. Der wird fett. Der wird richtig fett. Wir haben ihn schon mal gehabt, aber vielleicht ist er ein bisschen anders als sonst. Vielleicht ist er aber auch gleich und wir müssen danach sagen, er ist anders. Seid gespannt. Wir teasen den Abbinder, der jetzt kommt. Der jetzt kommt. Die großen 23. Definiert von Petey und Joe Paul. Bam. Bam. Das war voll laut auf einmal. Das klappt. Naja. Nee, alles bei mir auf einmal, weil ich so nah dran war. Ja, aber da müssen die Leute durch. Ja. Da müssen die Leute durch. Ja, habe ich mir überlegt, weil ich war ja in Bingen und bevor ich dieses heiße Thema angenommen habe, ich muss meine Liste tatsächlich nochmal finden, deswegen muss ich gleich nochmal aufstehen, aber ich tease mal an schon mal. Was sind denn die großen 23? Die großen 23. Ich dachte, du bist in Bingen, kannst aber nichts darüber erzählen, also machst du einfach mit Peter die großen 23 Serien zum Bingen. Bingen. Weil schreibt man das etwa B-I-N-G-E-N? Ja, natürlich. Wie das Örtchen Bingen. Genau. Ah. Und die Amis sind ja auch tatsächlich, gibt schon Fotos bei 9gag und so, wo die sich freuen, dass eine Stadt heißt, Bingen heißt. Bingen. Und deswegen dachte ich, die großen 23 Serien zum Bingen, bevor ich tatsächlich aus Bingen was erzählen konnte, aber ich dachte, die können wir eigentlich auch machen. Weil da ist man ja auch schnell durch. Also könnte jetzt noch eine Dreiviertelstunde dauern. Genau, wir zählen jetzt einfach 23 Serien auf. Genau, und wir können uns auch kurz drüber unterhalten, falls wir sie nicht kennen oder falls wir da was Tolles zu sagen können. Genau. Ohne Reihenfolge ist jetzt kein... Genau, das ist keine Hierarchie. Wir sagen einfach nur Serien. Wenn man mal so ein... Ich finde ja tatsächlich Sonntag, ein verregneter Sonntag ist tatsächlich der perfekte Binge-Tag. So. Oder ein sonniger Sonntag. Auch wenn man leicht tüdelig aufsteht und weiß, heute werde ich mich nicht von der Couch bewegen. Einfach mal eine Serie durchbingen. Oder tatsächlich auch so krank sein ist ja auch. Oh, ich liebe also krank sein, aber nicht zu fies krank sein. Mhm. Als ich meine Angina hatte, habe ich komplett Lost durchgeguckt. Kommt auch in der Liste. Oh Gott, hier ist schon eine gesagt. Dann ist das die Nummer 1. Die Nummer 1 ist Lost. Als ich meine Angina hatte, habe ich die komplette Serie Lost nochmal durchgeschaut. Und ich war immer vom Ende enttäuscht. Aber ich habe die ganzen 6 Staffeln sind, glaube ich, in meiner zweiwöchigen Angina, das keine angenehme Zeit war. Angina. Ja, aber ohne V. Jedenfalls habe ich in der ganzen Zeit ähnliche Buchstaben. Komplett Lost durchgeschaut. Also das war eine Binge-Serie, die ich, ich bin dann auch immer weggeschlafen, ich kannte ja zum Glück die Serie schon. Das ist ja auch ganz gut, wenn man sie schon kennt. Ja, nochmal ich habe sie schon dreimal geguckt. Ja. Also. Und deswegen... weil die auch wirklich gut ist. Ja. Und so schlimm ist das Ende jetzt auch wieder. Nee, es ist sogar ganz gut. Es lässt mich sehr viel offen. Und man muss sich auch damit abfinden, da muss auch nicht mal alles erklärt werden. Also die Leute hatten auch dieses Gemecker so, jetzt will ich aber noch wissen, warum überhaupt. Nein, das ist eine Erzählung. Doch, das hat mich schon abgefuckt. Es hat mich abgefuckt, beim ersten Gucken hat es mich auch abgefuckt, aber das ist eine Erzählung. Und als ich mal alles am Stück geguckt habe, habe ich gedacht, nee, macht schon alles Sinn. Also was mich am allermeisten interessiert hat bei Lost, war, was dieser große, fette Fuß da soll. Aber der kam doch von der Statue. Da steht doch eine große Statue. Aber die wurde auch nicht erklärt, was mit dieser... Ach, die hat ein antikes Volk aufgebaut. Man muss ja nicht alles hinterfragen. Naja, ich fand die Statue so geil. Da gibt es diese eine Zeitreise-Flashback, wo man diese fette Statue auf einmal sieht. Wo Ricardo ankommt. Ja, da gibt es nur so eine ganz, diese komischen Zeitreisesprünge immer sind. Und da habe ich so Gänsehaut gekriegt, als ich diese fette Statue gesehen habe. Aber auf jeden Fall eine gute Serie auch zum Bingen. Genau. Ist schon die erste Überschneidung in unserer Liste. Haben wir eine Überschneidung mit Lost? Ist es bei mir dann Nummer 2 ist Lost. Jetzt, ich nehme einfach Bierdeckel. Davon haben wir ja während einer Aufnahme. Jetzt müssen wir eine Serie uns nachher noch ausdenken. Aber du machst weiter. Nee, jetzt haben wir halt eine Überschneidung. Nee, wir müssen 23 machen. Okay, okay. Als nächstes, ich nehme jetzt eine Scheißserie, habe ich aber gebinged. Punisher. The Punisher. Auf Netflix. Ich habe tatsächlich Punisher noch nicht geguckt. Dafür habe ich aber hier, wie heißt der Blinde? Der auch später bei Defenders ist. Daredevil. Daredevil habe ich geguckt und Defenders habe ich geguckt. Und in Daredevil taucht der Punisher auch häufig auf. Ja, das ist ja auch so ein Marvel-Scheiß. Es ist eine Scheißserie, aber kann man gut bingen. Stimme ich dir zu. Habe ich weggeputzt. Genau. Ja, obwohl ich es kacke fand. Meine, ich mache jetzt mal 5 deutsche Serien in Folge tatsächlich. Also nicht in Folge, immer abwechselnd. Ich aber keine deutsche. Meine erste deutsche Serie zum Bingen ist Blockbusters. Plotbusters? Blockbusters. Blockbusters. Das von Echo Fresh und Ferris MC. Geil. Spielt in einem Köln-Kalk in so einem Hochhaus-Dings. Und Sido hat auch manchmal Gastauftritte. Geht über Assis im Block. Ja. Ah, okay. Aber sehr gut ist eine ZDF-Serie, ist die zweite Staffel gerade gelaufen, deswegen, die habe ich gerade zu Ende geguckt. Sind immer nur so 13 Folgen. Ist es eine Doku-Serie oder ist das... Nee, das ist eine Comedy-Serie, fiktive Comedy-Serie, aber auch schön gemacht. Also Blockbusters ist jetzt auch tatsächlich noch in der ZDF-Mediathek, kann man sich anschauen. Okay, cool. Ja. Dann komme ich jetzt mit, wenn wir schon in Europa sind, mit Es war einmal der Mensch. Oh. Dieser Zeichentrick. Ja, wo immer dieser Rothaarige, da habe ich gelernt, dass Rothaarige böse sind. Da ist ja immer dieser Rothaarige der Böse, genau. Und dieser bärtige Mann und so. Und geht es immer in den Körper rein, gell? Ja, ich bin mir jetzt Quatsch, nicht... es gibt unser Körper, oder es war einmal, das ist ja so eine französische Produktion, in einem Teil kriegt man seinen Körper erklärt, da tauchen aber die gleichen Charaktere Geschichte auf. Noch. Und dann gibt es nochmal Geschichte. Und es war einmal der Mensch, ist, glaube ich, die Geschichte. Ach, scheiße, ich meine das mit den Körpern. Mit den Körpern. Ich glaub, schon verbockt. Aber egal, ja. Aber gute Serie auch. Ja, nee, habe ich als Kind tatsächlich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob man heute bingen kann. Doch, ich habe es mal dann, als diese Download-Zeit kam, da habe ich es mir mal komplett runtergeladen und mir reingezogen. Mein Platz, oder Plätze haben wir ja keine, aber nächstes bei mir ist Hinderfing. Hinderfing, ja, das ist dieses österreichische. Oder? Nee, das heißt anders. Das ist ein bayerischer auf Crystal Meth Bürgermeister. Das wurde ähnlich wie dieses Pastewka-Format, heute höre ich auf, das ich in der Liste habe, als leicht Breaking Bad-mäßig verkauft, ist aber tatsächlich eine nette... Das ist gut, ja. Ja, ist eine Satire im Endeffekt. Okay. Lief auch auf dem ZDF. Die machen ja ab und zu manchmal ganz gute Serien so. Der öffentlich-rechtliche... Ja. Kann man auch ganz gut wegbingen. Sind aber auch nur 8 Folgen. Ja, ich tue mich immer schwer mit deutschen Produktionen. Ne? Aber Hinderfing, guck mal ran. Vorfeld mal schon ist sehr gut. Okay, ich nehme... Black Books. Kennst du Black Books? Nee, sag mir gar nichts. Das ist, ich glaube, britisch oder irisch, eins von beiden. Okay. Ich glaube, eher britisch, aber der Protagonist ist Ire. Das ist so ein versoffener Buchladenbesitzer. Okay. Ist wirklich sehr gut, kann man sich angucken. Gibt's aber nicht auf Deutsch. Okay, ja, aber macht nichts. Ich kannte auch mal, ich weiß nicht mehr, über zwei Typen, die in einem Zoowärter sind. Einer hat immer einen Schnurrbart und der andere ist neidisch, der den Schnurrbart hat. Ich weiß nicht, wie die Serie... The Mighty Boosh oder Mighty Boof. Sagt mir gar nichts. Wurde nie synchronisiert, aber auch eine sehr lustige Serie. Einer kann halt mit... Es gibt einen sprechenden Affen und so. Es ist so typische britische Comedy-Serie. Ja, also das ist ein bisschen älter, also von, weiß ich, 98 oder so. The Mighty Boof müsste auch so die Ecke sein, Anfang 2000. Ja. Genau. Also wo die Handys noch sehr mittelalterlich aussehen und so. Also wirklich sehr witzig. Aber Mighty Boof ist natürlich nicht in der Liste drin. Jetzt kommt eine Serie, die jeder kennt. Ich bin ja noch bei den deutschen Serien. Stromberg, muss man eigentlich nichts sagen, aber kann man super durchbingen. Auf jeden Fall, ja. Und großartig. Also besser als eigentlich, es gab ja The Office. Da habe ich auch mal die erste Staffel geschaut, wo Stromberg noch abgeschrieben wurde. Aber es wurde mal abgesetzt, oder? Und dann wurde es wieder angesetzt. Stromberg? Ja, glaube ich. Nach der ersten Staffel wollten sie eigentlich aufhören, aber dann haben online zu viele Leute geguckt. Das war die erste Serie, die online total steil ging. Ah, okay. Ja, genau. Dann nehme ich schon die nächste, nehme mal irgendwas Modernes. End of the Fucking World. Ja, großartig. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Habe ich auch tatsächlich ganz schnell durchgeguckt. Ja, gut, es geht ja auch nur. Ja. 8 Folgen, glaube ich. Ich glaube, nee, ich glaube, ja, 8x20 Minuten. 8x20 also Minuten. Ist wie ein Film, aber richtig schön auch. Ja, also so Teenies of Road Trip. Verliebt sozusagen. In alle beide ja, Hauptprotagonisten. Nee, die ist wirklich großartig, ja. Ja. End of the fucking world. Das heißt wer Netflix Sternchen, Sternchen, ja. IMG wird. Genau, wegen, darf man ja auch nicht laut sagen, fucking. Ja, auf gar keinen Fall. Aber wer ein Netflix-Abo sein eigen nennt, kann innerhalb, also ihr hört die Folge jetzt und dann ist wahrscheinlich Sonntag, könnt ihr heute Abend machen. Könnt ihr einfach durchgucken. Ja. Und ist wirklich gut. Es sind nur 2 Stunden 20 umgerechnet, oder? 2 Stunden 40. Ja, wahrscheinlich, ja. Längerer Film. Also Herr der Ringe dauert länger. Intro überspringt man eh immer. Stimmt, ja. Und das geht noch viel Serie schneller. Ja, eine Dreiviertelstunde. Ja, genau, ja. Nächster, ich bin ja noch bei den Deutschen. Pastewka finde ich tatsächlich sehr gut. Ja. Sehr selbstironisch. Viele Promis, die sich auch selbst auf die Schippe nehmen. Dir werden auch manche sympathisch, die du eigentlich unsympathisch findest. Aber noch ganz lustig, der Wedel hat da ja auch einen Gastauftritt in der dritten Staffel oder so. Wedel. Und da geht es sogar... Hier, MeToo-Debatte, der hat auch ein bisschen rumgefummelt. Ach, der Typ, ja. Fiel mir letzt ein und er spielt sogar da ein Porno, also als hätte er früher Pornos produziert. Sehr lustig. Ja. Auch nachträglich lustig, weil manche sich vielleicht auch entlarven. Wer weiß, was der Hugo Egon Balder da alles treibt. Da ist mir eingefallen, ist ein ganz kurzer Exkurs wegen MeToo-Debatte. Glaubst du, der Synchronsprecher von Kevin Spacey, der ja sehr bekannt ist und glaubst, der hat jetzt auch weniger Aufträge? Ja, wahrscheinlich. Und hat jetzt echt scheiße. Halt, also auch für Werbung, habe ich mich schon oft gefragt, als Heath Ledger gestorben ist, habe ich mir gedacht, die sprechen ja oft mehrere Hörbücher und so weiter. Oder der Bruce Willis Synchronisator, der Hauptsprecher, macht ja auch noch andere Leute. Oder Justus Jonas, der Sprecher, macht ja auch zum Beispiel Ben Stiller und noch ein paar Leute. Ja, ja. Aber wenn so einer von deinen Cash-Cows wegstirbt oder aus dem Business rausfällt oder einen Skandal hat. Aber ich glaube, der hat ja noch Matt Damon. Der hat noch Matt Damon, ja. Aber dir fällt halt ein Job weg. Nur wegen, weil der Schauspieler in den USA hat. Gut, der ist gestorben, das heißt, der wird aber trotzdem noch für Werbespots oder Hörbücher gebucht. Ja. Weil der Heath Ledger hat ja nichts, hat keine Minderjährigen vergewaltigt. Ja, stimmt. Aber der andere hat vielleicht, also ist ja noch nicht verurteilt, Minderjährige vergewaltigt und deine deutsche Stimme wird damit verknüpft und wirst wahrscheinlich nicht mehr gebucht für Werbespots. Ist echt doof, weil du an irgendjemandem dranhängst und nichts mit dem zu tun hast, außer dass dem in der Synchro deine Stimme leist. Das ist bitter. Du warst dran, ja? Ich habe End of the Fucking World, dann hast du... Pastewka. Ja, fand ich auch gut. Ja. Zum Bingen auf jeden Fall gut. Ja. Genau, es gibt so Serien, die kann man gut mit seiner Freundin gucken. Ja, also Comedy-Serien. Ja, einfach mal durchgucken, auch nicht immer zuhören und so weiter, ja. Ja, was ich, machen wir wieder was Modernes, Better Call Saul habe ich ziemlich weggeputzt, obwohl es eigentlich nervig ist. Der Bruder nervt halt ohne Ende. Also, ja, genau. Du wünschst ihm nur das Schlechteste, aber er kommt immer durch. Und das nervt mich, also das hasse ich dann immer, deshalb habe ich kein gutes Bild von der Serie, weil ich oft genervt war. Ja, aber trotzdem eine gute Serie. Ja, genau. Zumal Mike auch nochmal auftaucht. Ja, die Action-Parts sind halt geil und die Anwaltsparts sind einfach stinklangweilig. Ja. Aber gute Serie. Ich habe noch als letzte deutsche Serie, und dann sind wir bei modernen Netflix-Serien auch, und knüpft an Better Call Saul an, Dark. Die deutsche Serie auf Netflix. Habe ich die erste Folge geguckt, war mir zu deutsch. Nee, ist sehr gut. Kann man gucken. Ja, ich fand die erste Folge... Aber sie ist sehr deutsch. Und vor allen Dingen kriegen die Amis auch ein ganz schlimmes Bild von Deutschland, weil es regnet immer, es spielt irgendwo im niedersächsischen Wald meistens. Ja. Aber eine sehr gute Serie, geht mit Zeitreisen und so weiter. Ist aber tatsächlich sehr gut gemacht. Ja. Also kriegt so ein Lost-Turn irgendwann, so, wo ein bisschen mystisch wird und so. Und da wird sie richtig gut. Die erste Folge muss man überstehen. Muss man tatsächlich überstehen, ja. Das ist so ein Crower. So wie, also, nee, da reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber. Deswegen sage ich nicht so wie. Okay. Genau. Ja, mir hat die erste Folge nicht gepasst und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr. Gib der zweiten Folge noch eine Chance. Ja, mal gucken. Okay. Eines Tages. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Wir haben erst eine Überschneidung. Sehr gut. Ja. Soll ich die nächste? Ja. Das hat mich komplett geprägt. Darauf basiert mein kompletter Humor. Scrubs. Da haben wir die zweite Überschneidung natürlich. Ja. Also Scrubs ist auch eine für mich die größte Comedy-Serie, die gemacht wurde. Ja. Wer den kennt, der sollte jetzt unbedingt Scrubs schauen. Das kennt ja jeder. Das ist, aber jetzt, Alter, ja, ist gar nicht so. Nee, aber, also ich habe neulich mal wieder ein paar Folgen geguckt. Also ich habe das als Jugendlicher, ja, so mit zwischen 13 und 18, als es halt lief, habe ich es geguckt. Und neulich habe ich das auf Amazon Prime entdeckt und mal wieder drei Folgen geguckt. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist genau, darauf basiert alles, was ich, mein kompletter Humor halt. Ja, jeder blöde Witz. Großartig. Und noch kleine Geschichte zu Scrubs. Es lief ja mal auf ProSieben, die ersten zwei Staffeln, wurde dann abgesetzt auf dem deutschen Markt. Tatsächlich für dann drei Jahre. Ja, ja. Und ich war damals in einem Rewe-Markt und habe mir die erste und zweite Staffel, nachdem es abgesetzt wurde, jeweils für 7 Euro eine komplette Staffel gekauft, weil ein totes Pferd war. Geil. Und dann ist ab der dritten, vierten Staffel ist es irgendwann nach ProSieben wieder gesendet und dann ist es voll durchgestartet. Aber da hatte ich schon die ersten zwei Staffeln auf DVD auch zu Hause und ich war ein Riesenfan. Ja. Bevor die Serie dann wieder zurückkam irgendwie. Aber die am Anfang hat sie keiner verstanden irgendwie, glaube ich auch. Ja, das war. Mich haben auch die Traumsequenzen am Anfang, als ich im Fernsehen gesehen habe, gestört. Dann habe ich mir gedacht, ah, für 7 Euro kannst du die waren schon ganz lustig. Und dann habe ich die halt auch komplett durchgehauen irgendwie und war so glücklich, als dann die dritte Staffel wieder lief irgendwie und wieder Scrubs kaufen konnte so irgendwie. Damals hat man ja noch DVD-Boxen. Ich habe auch noch alles Scrubs. Ja, ich habe das mir alles schön illegal, okay, also ein Freund von mir, ja, ich habe es illegal runtergeladen. Und wenn ich dann so eine Folge hatte, das hat ja damals, was weiß ich, 8 Stunden gedauert, so ein Scheißding runterzuladen oder über Nacht laufen lassen. Und da habe ich mir die auch 3-mal angeguckt hintereinander. Ja, ich hatte einen Freund, der tatsächlich immer die englischen sofort gezogen hat, als sie rauskam. Habe die Staffel durchgebinged und habe mir danach dann die DVD-Box gekauft irgendwie. Ich habe die alle schön runtergeladen und alle gebrannt auf 27 CDs oder so. Ah, hervorragende Serie. Das war super, ja. Also wenn wir eine Hierarchie machen, Scrubs wahrscheinlich auf Platz 1 zum Bingen. Ja, kommt auf die, kommt drauf an, auf welche Genre man Bock hat. Ich mache weiter mit einer Comedy, die IT-Crowd. Mhm. Englische Comedy-Serie. Ja, habe ich ein paar Folgen geguckt, fand ich ganz witzig, hat mich aber auch nicht komplett gehuckt. Aber ist ganz nett für so nebenher zu gucken. Fall, genau. Ist so, weil die habe ich auch in der Liste, weil ich sie eigentlich nicht so gut finde. The Big Bang Theory kann man anmachen, wenn sie so durchlaufen soll. Das war mal so eine Zeit, da mochte man das. Aber dann so im Nachhinein schämt man sich dafür, dass man es viel geguckt hat. Ja. So wie How I Met Your Mother. How I Met Your Mother ist ja ganz bitter, weil auch das Ende so schlecht ist. Ja. Würde auch niemals in meiner Liste auftauchen. Hast du nicht drin gut. Ja. Genau. Aber damals war das dominanteste. Aber IT-Crowd. Alle haben nur über How I Met Your Mother geredet. Ist richtig, aber das, gut, ja. Da wollen wir ja nicht drüber sprechen. Gut, du. Aus meiner Kindheit, meine absolut großartige Lieblingsserie, lief, glaube ich, auf dem Kinderkanal, okay. Ocean Girl. Ocean Girl. Kennst du das? Nee, sag mir gar nichts. Ja, da bist du wahrscheinlich einen Tick zu alt für. Das ist eine Kinderserie über ein Mädchen, das im Wasser lebt, auf einer Insel lebt. Und dann gibt es eine Forschungsstation im Ozean. Okay. Und irgendwann lernen diese Hauptprotagonisten, das ist irgendwie ein 14-Jähriger und ein 10-Jähriger, dieses Ocean Girl kennen. Ocean Girl. Und die war dann aus dem Weltraum und so ein Scheiß. Crazy Show. War super geil. Ja. Aber so eine Kinderserie wahrscheinlich. Ja, ja. Kinderserien zum Bingen habe ich gar keine drin eigentlich auch. Ja, also irgendeine Freundin von meiner Schwester hat die alle auf Video aufgenommen. Okay. Und da haben wir die dann, das waren meine ersten Binge-Erfahrungen. Cool. Die hat uns irgendwie ihre 10 Videokassetten ausgeliehen und dann habe ich mit meiner Schwester irgendwie den ganzen Tag Ocean Girl geguckt. Weil früher hat man ja nur einmal die Woche eine Folge von irgendwas geguckt und da war das erste Mal, oh geil, ich kann jetzt 20 Folgen hintereinander gucken. Ocean Girl. Das ist richtiges Bingen. Und Ocean Girl war ultra hot. Ja. Also für mich als 8-Jährigen. Guck dir heute nochmal an, wahrscheinlich. Ich hab's mir tatsächlich, also ja, so mit vor, was weiß ich, mit in meinen 20ern, habe ich es mir nochmal angeguckt. Ziemlicher Schrott natürlich. Mhm. Australische Produktion. Oh Gott, ja. Die konnten auch kein Fernsehen in den 80ern, da muss man wirklich sagen. Ja, das war ja so 95, schätze ich mal, 96, sowas rum. Ja, sehr, sehr gut. Also, wenn das mal einer findet im Internet, guckt es euch an, das ist geil. Oder zeigt es euren 10-jährigen Kindern. Cool. Ich habe Breaking Bad. Hast du wahrscheinlich auch drauf? Nee. Habe ich nicht drauf. Hast du nicht drauf, weil du hast ja Better Call Saul. Und ich meinte eben Dark, obwohl Breaking Bad nach der ersten Folge dich schon gefangen hält irgendwie. Ja, Breaking Bad ist... Aber sollte man mit draufnehmen. Weil ich gar nicht habe, und das fällt mir gerade auf, ist... Game of Thrones, obwohl es eigentlich auch so eine Binge-Serie ist. Aber ja, reden wir jetzt nicht drüber, sondern Breaking Bad. Kannst du ja einfach noch aufnehmen. Nee, ich habe schon eine aufgenommen für nachher. Okay. Weil wir über Kindheitsserien geredet haben, deswegen. Sehr gut. Habe ich sogar zwei. Sehr gut, dann haben wir es ja. Ja, Breaking Bad ist natürlich eine der besten Serien der jüngeren Vergangenheit auch so. Also vom... Ja. Von gilt ja auch als die beste Serie aller Zeiten. So. Nee, als beste Serie aller Zeiten gilt doch The Wire. Stimmt, ja. Aber da bin ich nie mit warm geworden. Ja, genauso wie mit Vorgang, Sopranos. Das war mir zu anstrengend. Ja, Sopranos auch. Den muss man wahrscheinlich auch 10 Folgen geben. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es auch hervorragend. Das gucke ich später mal, wenn ich alt bin und nochmal bin. Ja. Oder wenn ich die nächste Angina habe, dann gucke ich The Wire oder Sopranos mal durch. Ja, unseren Kindern zeigen wir dann Breaking Bad und die denken, oh, viel zu anstrengend. Ja, nee, Gott, komm. Was denn? Ja. Hast du noch? Bin ich dran? Ja. Was nehme ich als nächstes? Ich habe noch drei wirklich Goldstücke. Nehme ich doch Cheers. Kenne ich, die Kneipenserie. Ja. Habe ich aber nie geguckt. Oh, ich habe es geliebt. Also okay. Allein das Intro, dieses Lied. Everybody knows your name. Das ist wirklich gut. Und bei Scrubs ist ja auch eine Cheers Tribute-Folge. Ja, genau. Da ist doch der Autor von Cheers. Genau, Genau. Also Cheers wirklich, habe ich auch damals immer runtergeladen, mir so 10 Folgen und mir die dann reingezogen am Stück. Allein schon, dass Scrubs eine Tribute-Folge für Cheers macht, macht Cheers zu einer guten Serie. Ja, genau. Scrubs basiert wahrscheinlich auf Cheers. Genau. Badum, bum, bum. Da war Seinfeld. Haben wir in der Liste, egal. Nächste Serie bei mir, zum Bingen hervorragend Fargo, vor allen Dingen, weil jede Staffel eine neue Story erzählt wird und nicht wie bei True Detective in schlecht, sondern schon 3 hervorragende Staffeln rausgekommen. Sind die alle gut? Ich habe gehört, nur die erste ist gut. Nee, das stimmt nicht. Auch die zweite und dritte sind gut. Okay. Fargo, schön auch dieses Düstere und so weiter. Ja. Ja. Ja, Fargo habe ich, glaube ich, 3 Folgen geguckt. Wann fand ich... Ja, habe ich dann irgendwie aufgehört. Das mache ich oft bei Serien. Dass ich dann, entweder binge ich sie komplett weg oder höre nach 3 Folgen auf und nehme mir vor, bald mal weiter zu gucken. Mach's dann aber nicht. Fargo ist einer meiner ernsten Serienfavoriten auch tatsächlich. Weil eine schöne Ästhetik hat. Oh, Ästhetik. Oh. Jo, dein. Dann nehme ich jetzt Coupling. Kennst du das? Ja, englische Sitcom, ähnlich wie Friends aufgebaut, genau, so ein bisschen. Ja, ich habe sie aber nie gesehen. Das war auch deutlich vielschichtiger, intelligenter als Friends. Waren die vorher da oder waren die danach da? Ich glaube später. Später. Aber habe ich schon viel Gutes drüber gehört. Habe ich auch schon mal gedacht. Solltest du mal gucken. Ja. Also das konnte ich teilweise gar nicht fassen, wie witzig das ist. Also wirklich unglaublich gut geschrieben einfach. Super. Ja, die haben immer so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwelche normalen Phänomene und da wird so drauf rumgeritten. Ich krieg's nicht zusammen. Aber ist wirklich wollte ich auch immer mal eine Chance geben. Sehr gut geschrieben. Ja. Bei mir ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, weil du hast, glaube ich, nie geguckt, weil wir schon oft drüber geredet haben, hat mich aber auch sehr in meinem Humor geprägt. King of Queens. Ja, habe ich schon geguckt. Das lief halt so auf Kabel 1. So. Das ist für mich ähnlich prägend wie Scrubs. Das war früher prägend. Und ich schaue heute noch gerne zum Einschlafen eine Folge King of Queens. Einfach, weil auch eine... Eigentlich sind auch alles Charaktere, die sehr egoistisch handeln, also gerade so die Kernfamilie. Genau, das war mein Problem dabei, also dass dieses Hauptprotagonistenpaar sich überhaupt nicht leiden kann. Die können sich nicht leiden, die sind auch sehr intrigant und so weiter. Ja, genau. Aber sie sind auch zeitgleich so normal und vielleicht sind auch viele Menschen, jedenfalls aber sehr guter Humor und man muss halt einfach sagen, Arthur als Figur ist super und der wird ja auch von Ben Stillers Vater gespielt. Ja. Großartig und King of Queens, eine der, also wirklich eine solide Comedy-Serie einfach. Bisschen weniger intelligenter Humor als bei Scrubs. Ja. Und Scrubs hat schon keinen hohen intelligenten Humor, aber tatsächlich eine schöne Serie einfach. Also King of Queens und Scrubs sind meine Comedy-Favoriten. Ja. Naja, also ich habe überhaupt werden nichts auch gegen immer, King of Queens. Ja. Werden auch immer meine Comedy-Favoriten sein, Scrubs und King of Queens. Ja, ich fand es immer so anstrengend, dass die sich so hassen und immer gegeneinander arbeiten. Gegeneinander und gegen ihre Freunde und so weiter. Ja, das ist tatsächlich, aber das hat man damals noch nicht so durchschaut, aber heutzutage denkt man halt echt auch immer so, ey Leute, ihr seid Egoisten. Aber naja. Ja, ich brauche mehr Harmonie, glaube ich. Ja, Harmonie in der Serie ist auch ganz gut. Was hast du noch? Bei welchem Platz sind wir denn jetzt? Also ich glaube, es ist mein letztes, aber wir müssen zwei Überschneidungen. Deshalb genau. Du musst noch eine bringen und dann müssen wir noch, die Überschneidungen füllen. Okay, genau. Dann nehme ich jetzt True Detective. Erste Staffel, großartig. Ja, zweite habe ich dann auch nicht mehr geguckt. Ich habe also die zweite auch nicht geguckt, aber die erste ist Folgen. Großartig. Ist ich bin auch ganz großer Woody Harrelson-Fan. Ja. Ja, vor allem in dieser Serie, wie heißt der? Wie der andere heißt? Matthew McConaughey. Ja, der großartige, wirklich großartig. Also die ganze Ästhetik der Serie, die Schauspieler, also die erste Staffel ist einfach richtig gut. Ich hätte mir auch noch 5 Staffeln mit diesem Team angeguckt. Ja, ja. Einfach nur von der Ästhetik und wie die Schauspieler. Das Ende war leider ein bisschen zu unspektakulär. Ja, ja. Aber trotzdem, ich hätte mir einfach, weil die beiden auch so geil waren. Mein Lieblingssatz aus der Serie, heute ist mein freier Tag, heute fange ich schon nachmittags an zu trinken. Ich habe sie tatsächlich auf Englisch geguckt, weil ich sie sofort am Anfang gucken wollte und es war sehr anstrengend, weil Matthew McConaughey ja so eine Rolle spielt, er nuschelt immer und dann sitzt er immer da in diesem, bei der Verhörung und er redet halt die ganze Zeit so Kippe im Mund und würde ich ihm wahrscheinlich gar nicht versprechen. Ganz, ganz anstrengend, aber dann auch nochmal, also auf Englisch komplett durchgeguckt, dann nochmal auf Deutsch geguckt, weil einfach die Ästhetik von der Serie so schön ist. Als letzte Serie auf meiner vorher zusammengestellten Liste The Leftovers. Oh ja, das hast du mir damals mal empfohlen. Stimmt, ja. Oder du und deinen Lebensgefährten. Meinen Lebensgefährten. Meine Lebensgefährten. Ich lebe ja mit deine mehreren. 5 Strippern zu Hause. Alle haben es mir empfohlen, ja. Genau. Und ich musste euch recht geben. Also es war wirklich sehr gut. Die also, ist großartig. Ich habe nie sowas, sehr emotional. So, sonst kann man auch gar nicht erzählen, weil es immer doof klingt. Ja, also wenn man die Serie versucht zu erklären. Deswegen, wenn man mal eine Serie einfach blind gucken will, einfach die ersten 3 Folgen The Leftovers gucken und man wird sie zu Ende schauen. Und sie endet auch sehr versöhnlich, finde ich. Sie endet auch gut. Ja, da sage ich jetzt einfach nichts drüber. Ja. Cool, The Leftovers. Und habe ich extra auf den letzten Platz, also als letztes heute in die Liste gebracht, weil The Leftovers. Oh, war nicht schlecht. Sehr gut, gell? Schlau, ja. Meta-Ebene genau, Podcast. Da muss man noch dazu sagen, die Musik ist einfach der absolute Shit. Die ist richtig gut. Vor allen Dingen die Klavierversion von Where Is My Mind, wo er rumfährt. Hammer, ja. Ja, also das ist fast das Beste an der Serie. Ja. Und der Rest ist auch sehr gut. Ich habe mir sogar die Klavierversion von Where Is My Mind runtergeladen. Um sie manchmal auf mein, also nachdem ich die Folge gesehen hatte, habe ich manchmal auf dem Weg zur Arbeit die Klavierversion von Where's My Mind gehört. Ich habe manchmal auf Spotify kriegst den Soundtrack, höre ich mir manchmal beim Joggen an. Geil. Mach mal einfach gleich zum Rausgehen, oder? Joggen. Ich mach meinen Flugmodus aus, lass mal so im Hintergrund laufen, wenn wir jetzt rausgehen. Oder wir machen es hier auf dem. Nee, ich habe das in meiner Playlist. Okay, du noch einen. Ich habe noch 2, die ich aber einfach nur nenne. Okay, ich nehme noch Chaos City. Sehr gut. Vor allen Dingen, weil auch da Scrubs natürlich auch ein kleines Tribute macht. Ja. In dem Moment, wo, wie hieß der Schauspieler mal, der Parkinson hatte, Hauptdarsteller in Chaos City? Ja, ja, Michael J. Fox. Michael J. Fox, der spielt ja auch ein paar Scrubs-Folgen nochmal mit. Und da machen sie auch mal ab und zu so eine Anspielung irgendwie. Genau, und auch die letzte Folge von Chaos City, ich glaube Chaos City wurde dann beendet, weil die Erkrankung ausgebrochen ist bei Michael J. Fox, war auch sehr emotional. Also das war eher eine lustige Serie natürlich, da geht es um den Assistent vom Bürgermeister von New York. Und sehr lustig, wirklich sehr lustig. Das ist der Inhalt. Und natürlich, ganz Klischee-Scheiß, auch von 95 ist das also, mit einem schwarzen, schwulen Kollegen und einer Sexbombe als Kollegin und den ganzen Scheiß. Aber wirklich sehr gut. Mochte ich sehr, sehr gern. Dein Handy summt. Ja, mein Handy summt. Genau. Ja. Macht ja nichts. Serie, Familie Heinz Becker. Einfach. Das ist so ein Weihnachtsding, das schmeißt man da an. Aber nee, aber ich habe auch die ganzen Staffeln geguckt. Ja? Ja. Okay, und was kommt als allerletztes noch? Ja, eigentlich haben wir ja keine mehr übrig, aber ich hatte noch Roseanne drauf. Oh das habe ich als. Das lief halt immer als Kind auf ProSieben. Keine gute Serie, aber. Nee, das habe ich gehasst. Ja. Da habe ich immer umgeschaltet. Das ist übrigens auch der falsche Song. Ich habe nämlich mehrere von Max Richter, der den Soundtrack hauptsächlich gemacht hat, in meiner Playlist tatsächlich. Ja, dieses Where Is My Mind ist nämlich nicht von Max Richter. Ja. Sondern von einer anderen Band. Hier, ja. Maxime Siron. Ah, oh, das klingt so schön. Vom ja. iPhone, wenn die Gedenkmünze aus Bingen ja. vibriert. So gehen wir heute aus dem Podcast. Unserer ultra-emotionalen Folge. Klingt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm auf Kopfhörer jetzt für euch, aber hört euch mal Where Is My Mind als Piano-Version von Maxime Siron, wahrscheinlich ein Franzose, an. Sehr schön. Ich sage ja Franco-Kanadier. Franco-Kanadier, wahrscheinlich ein Kanadier. Montrealer, so ein genau. alter Montrealer. So ein Montrealer. Wunderbares Lied. Wir haben 23 Serien durchgebolzt. Ja, sehr schön. Aber richtig. Aber ist ja, ja, jetzt habt ihr mal was zu glotzen. Ja, ja. Genau. Und wir hätten die großen 5 machen können, aber sowas machen faule Podcasts. Ja, 23 für euch. Und ihr seid heute Zeugen der längsten Folge des Schaumbads geworden, die wir je aufgenommen haben. XXL Schaumbad. Peace. Fühlt euch umarmt mit diesem melancholischen Klavierstück. Genau. Tschüss. Ciao.